So, play. Das fängt doch gut an, gleich mit dem eigenen Intro. Ich habe nichts gehört, aber echt gut. Nicht? Nein, null. Ach, das aber ist, ich vertraue dir. Ja, das ist wieder Skype. Nein, hört sich gut an. Wundert mich, dass das nicht mit einspielt. Aber wie gesagt, Skype reagiert auch echt sehr merkwürdig. Und seit den letzten Updates habe ich das Gefühl, ist das auch noch viel schlimmer geworden. Also ist nicht mehr so meine erste Wahl. Aber nee. Heute brauchen wir es ja mal. Nee, also Skype geht gar nicht. Der Podcast mit Uwe, der war ganz, ganz schlimm. Heute habe ich noch einen anderen Podcast aufgenommen und da ging es wieder etwas besser. Aber er bricht, wenn man längere Monologe führt, bricht er ab. Ja, stimmt. Ja, man muss dieses andere hätten wir vielleicht auch mal austesten sollen. Heute, na egal, machen wir nächstes Mal. Dieses SIP mit dem Phona Light, das funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist ja im Prinzip richtiges Voice-over-IP. Skype ist ja wirklich so eine Quick-and-Dirty-Lösung, die dann so historisch gewachsen ist, von Microsoft aufgekauft. Also alles, was schlecht ist. Ja, ist einfach so. Also was Microsoft aufkauft, überlebt meistens nicht mehr lange. Ich habe gedacht, du hast mal Apple als Feind. Nee, ich hab weder Apple noch Microsoft als Feindbild. Apple finde ich ganz okay von der Bedienung her. Apple hat für mich einfach, es ist ein No-Go, weil auf Apple einfach die Software, die ich benötige, nicht läuft. Ich brauche eine vernünftige Vermögensverwaltung zum Beispiel, wie Quicken. Das gibt's auf Apple. Vermögensverwaltung. Ja, sowas brauche ich nicht. Das nennt sich großkotzig so. Im Prinzip eine Bankensoftware, die aber eben auch mal ein bisschen Statistik und sowas kann. Auswertungen, Offline-Konten und. Und da gibt es bei Apple schlicht gar nichts. Und bevor jetzt wieder welche anfangen, mir irgendwelche Tools dazu nennen, ich habe sie alle ausprobiert, die sind nicht ernst zu nehmen. Also nicht Apple, sondern diese Software. Ist tatsächlich so. Und auch die Caching-Software. Ja, ne? Naja, gut, das stimmt. Also Apple, schön und gut, aber nee, das ist, ja. Aber das ist für Nicht-Nerds wie mich unheimlich praktisch. Auch beim Podcasten, da sind wir ja fast schon im Thema, ist es halt mit der mitgelieferten Software optimal. Klar. Ja. Ja, du darfst aber auch gerne nochmal ein anderes Thema einstreuen. Ja, ich überlege gerade kurz, wenn ich jetzt so sehe, bei meinem Boss BR 800 bin ich nicht sicher, ob zum Beispiel die komplette Software auch für Mac dabei ist. Da geht es dann nämlich schon wieder los. Unter Windows kriegst du jeden verschissenen Treiber und unter Mac stehst du dann da und oh, die Hardware will jetzt gerade mal wieder nicht oder sie will, aber die Software, die mitgeliefert ist, die geht jetzt nicht auf Mac und ja. Da sind wir ja schon fast im Thema. Also wir wollen heute über Aufnahmetechnik sprechen und ein bisschen was zu schneiden, Nachbearbeitung, Auswahl Hoster, Veröffentlichungsvorgang. Ach, du hast einen richtigen Plan, ja. Ja, natürlich. Und bewerben und bekannt machen. Aber den Plan haben wir zusammen gemacht. Ja. Da ich auf Twitter so lange rumgeheult habe und habe gesagt, das läuft alles nicht, liebe Jörg erklärt, dann lass mal zusammen podcasten. Das ist ja auch gut. Es kam ja öfter die Fragen, was für was eigentlich benutzt wird. Und man sieht ja auch, im Moment gehen die, ja, also im Moment gibt es ja jede Woche einen neuen Podcast. Also nicht jetzt beim Cashen speziell, sondern überhaupt. Also Podcasts kommen ja im Wochentakt fast raus. Egal zu welchem Thema. Ist ja einfach so. Und was sind gibt's? Aber auch viele gute Neuen dabei, finde ich. Ja, absolut. Die Frage ist aber wie jedes Jahr, was im Frühling daraus wird. Warten wir mal ab. Das stimmt. Und was gibt es bis jetzt? Es gibt eigentlich nur den Lautsprecher, den kann man auch empfehlen, von Tim Pritloff. Ja. Der sich aber auf einer finanziellen Ebene abspielt, die ja zumindest was für Leute ist, die irgendwann mal Geld damit einnehmen wollen. Also echtes Geld. Das ist ziemlich hochpreisig. Entschuldigung, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals heute. Ja, es ist ziemlich hochpreisig. Allerdings wird auch so für Nicht-Nerds so ein bisschen mehr erklärt, was man wie, wo, wann braucht. Ja, absolut. Und auch so, dass man es versteht. Also man muss vielleicht das eine oder andere nachlesen, aber sehe ich auch so. Also durchaus, dass man nachvollziehen kann, was er da nicht sagen will. Was steht denn bei dir? Wollte ich gerade sagen, fangen wir einfach mit an, was da steht. Guck mal, dann weiche ich schon gleich das erste vom Zettel ab heute. konnte ich dir nicht mehr rechtzeitig zukommen lassen. Aber ganz kurz Ich bin vor. flexibel. Das denke ich doch. Ganz kurz vorweg, also bevor wir zu dem, was jetzt hier steht, kommen. Letztendlich habe ich auch mal angefangen mit so einem ganz kleinen MP3-Player, aber das ist so viele Jahre her, den gibt es schon gar nicht mehr. Und richtig ernsthaft angefangen mit dem Zoom H2. Und wenn man sich mit diesem Ding beschäftigt, das Handbuch auch wirklich liest und mal rumexperimentiert, dann reicht diese Qualität, die da rauskommt, da hat sich nie jemand ernsthaft darüber beschwert, dass die Qualität nicht gut wäre. Im Gegenteil, er hat sogar 4 Mikrofone da drin. Rein theoretisch könnte man sogar zu viert einen Podcast machen. In der Praxis ist das Ding geeignet für 1 bis 2. Aber dann kommen da Ergebnisse raus, die erstmal wirklich für einen Podcast reichen. Punkt. Kann man wirklich so sagen. Du hast ja doch auch einen Zoom da irgendwie noch. Ja, ich habe das Zoom H4, aber nicht das Zoom H4N, also auch die ältere Variante. Ja. Ich glaube 4 oder 5 Jahre alt. Und Ralf sagt auch immer schon zu mir, lies doch mal die Bedienungsanleitung. Das, was wir Frauen ja nicht so gerne tun. Also so, ich mache das mehr so ein bisschen Learning by Doing. Muss mir allerdings, glaube ich, jetzt auch die Bedienungsanleitung wirklich mal antun, weil, da hast du recht, die Tonqualität wirklich gut ist. Wir haben so ein paar Testaufnahmen mit mehreren Leuten gemacht, mit 4, die war sehr gut. Und für einen Job muss ich ja da auch das eine oder andere machen und da war die Qualität wirklich gut. Ja. Besser, als wenn man mit Skype hier rumhantiert. Also Learning by Doing ist bei dem Gerät echt schwierig, das weiß ich, haben wir am Anfang auch versucht. Man muss es wirklich lesen. Das Wichtige ist bei dem Ding, den am Anfang richtig gut auszupegeln. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt da echt Gutes bei raus. Also selbst draußen hat das noch relativ gut funktioniert. Kann ich also wirklich für einen, der ganz neu einsteigen will, das Ding kriegt man irgendwie für einen 100er mittlerweile mit einer 2-Gigabyte-Karte, reicht. Und reicht auch lange, bevor man umsteigen muss. Ja, das 4er, 4N, glaube ich, gibt es für 200, 250, jetzt gerade neu. Und ich habe ja ein Seminar zum Podcasten gemacht im Oktober, um mich da als Nicht-Technikerin mal so ein bisschen einzuarbeiten, was ich überhaupt genau machen muss. Und dann haben wir auch mit dem H4 rumexperimentiert und das war wirklich sehr gut. Man muss allerdings dazu sagen, man muss schauen, wo man podcastet. Also bei mir, ich sitze jetzt, ich habe ein großes Wohnzimmer und ich habe da so eine Essecke, da sitze ich jetzt aktuell und daher halt das immer ein bisschen. Das ist allerdings der einzige Platz, ich sei denn, ich würde mich jetzt aufs Sofa legen, um da zu podcasten, da ist der Klang ein bisschen besser. Man muss auch gucken, in welchem Raum macht man das. Ja, aber wenn du jetzt, ja, das machst du so einen Hauch haben, aber wir haben selbst unterwegs mit dem Ding aufgenommen, im fahrenden Auto und es hat sich keiner beschwert. Die Frage ist immer, was man ansetzt, als was man erreichen will. Von diesen Seminaren habe ich immer so meine Schmerzen. Ich frage mich immer, wo die Ausbildung genossen haben, behaupten zu können, was gut ist und was nicht gut ist. Ja, also da, wo ich jetzt war, das war wirklich sehr gut und das war, die kommen vom Radio ursprünglich. Ja, genau. Ja, aber ich meine, guck mal, du weißt schon so viel, weil du eh technikaffin bist und ja eigentlich alles ausprobiert, was irgendwie technisch zu haben ist. Ich bin aber eine ganz andere. Ich muss das manchmal machen, jobtechnisch, und habe aber mehr, ich sag mal, Projektleiterqualitäten, statt jetzt wirklich zu wissen, was so ein Ding kann und wie jetzt zum Beispiel ein Podcast von A bis Z aufzusetzen ist. Insofern war für mich der Tag für einen absoluten Newbie super. Ja, mir geht es gar nicht so um die Technik, mir geht es um die Philosophie dahinter auch. Beim Podcast für einen Job, also macht das ja noch sein. Aber ich hasse immer dieses, gerade zur Zeit läuft das extrem, dass die ganzen Podcasts versuchen, Radioqualität zu erreichen. Ich halte das für einen Witz. Wenn ich Radioqualität haben will, dann schalte ich das Radio an. Da kriege ich eine Qualität, die kein Podcaster mir jemals hinliefern kann, weil es überhaupt nicht bezahlbar wäre. Will ich mich wirklich mit dem Radio vergleichen? Oder ist Podcast nicht, lebt da nicht gerade davon, dass mal was kratzt, dass man mal was essen oder trinken hört oder dass auch mal was knackt? Das ist eher die Frage, die ich mir dabei immer stelle. Und gerade bei diesen Seminaren, die dann Leute vom Radio halten, dann frage ich mich, ob die wirklich begriffen haben, was Podcast so ist oder wie man das definieren will. Ja, also ich habe in dem Seminar jetzt keine philosophische Grundlagendiskussion da geführt. Klar. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also für mich, das Radioprogramm könnte für mich persönlich sowieso etwas weniger Musik haben und mehr Beiträge. Das ist aber mein ganz persönlicher Geschmack. Und es gibt ja auch viele Podcasts, die ich höre, die vom Radio sind. Also irgendwelche Features. Das ist das eine. Das andere ist, ich will aber auch Not Safe for Work hören mit Tim Pritlove und Holgi im Auto und mich darüber kaputt lachen. Ja, klar, ja, klar. So, und da hat Podcast natürlich für mich eine ganz andere Qualität. Und ein guter Podcast darf für mich nicht nacheifern, Radio zu sein. Das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, das meine ich ja. Deswegen ist es immer die Frage, ob da... Ja, ob die Technik da so ausgereicht. Aber kommen wir am Ende auch nochmal zu. Gehen wir einfach erstmal über die Hardware, dass wir jetzt hier nicht jetzt schon am Anfang abschweifen. Ich merke schon, ich ziehe dich da auch schon mit rein. Ich kann das sehr gut. Also ist einfach mal ich bin da ganz selbstbewusst. Kein Problem. Okay, also nur vorweg einmal. Wie gesagt, dieses Zoom H2, wenn einer wirklich einsteigt und erstmal nicht so viel Geld hinlegen will und erstmal einfach anfangen will, würde ich das Ding empfehlen. Ich würde noch nicht mal das H4 nehmen, sondern wirklich... Billig, 120 Euro. Wenn man nach einem halben Jahr keinen Bock mehr hat, kann man das verschmerzen. Oh, was war das denn? Bist du noch dran? Ja, ich habe nichts gemacht. Oh, dann piepelt bei mir mal wieder. Also wenn man 250 Euro ausgibt, dann weiß ich nicht, ob ich so ein Handgerät noch nehmen würde. Da kann man dann schon wieder, egal. Aber also wenn einer einen günstigen Einstieg sucht, der gute Qualität liefert, mit dem man echt anfangen kann, Zoom H2, würde ich einfach mal so sagen. Gibt auch noch andere bestimmt, also... Ja, gut, hier der Ralf hat ja noch einen von Olympus oder so gehabt, aber der lag auch schon wieder bei 250, also Zoom H2 ist da definitiv günstiger. Und man sollte sich überlegen, welche Sendungsformate man machen will, nämlich ob man da auch noch beibleibt. Ja. Also aktuell macht mir das total Spaß, ich kann das ja als Podcast-Newbie sagen, wir haben jetzt 4 Aufnahmen und ich habe auch schon mehrere, die gesagt haben, hier, ich möchte auch podcasten, weiß ich nicht, Sonderthema Bücher oder irgendwas anderes. Aber man muss sich schon Gedanken machen, wie will ich das jeden Monat, das war jetzt so mein Anspruch, einmal im Monat aufrechterhalten. Ich persönlich liebe es, mit dem Ralf zu podcasten, weil es auch lustig ist und Spaß macht. Wir müssen aber irgendwo auch einmal im Monat Zeit finden. Ja, da wohne ich ja nicht hier um die Ecke etc. pp. Und das sollte man sich schon überlegen. Deswegen ist ein günstiges Einsteigergerät zum Testen wirklich nicht verkehrt. Bücher, da sprichst du das an, das will ich auch nochmal machen, aber das kommt dann einmal. So, jetzt kommen wir mal zur Hardware. Ich fange mal mit meiner an und dann kommen wir mal zu deiner rüber. Okay. Also bei mir steht jetzt hier dieses Boss BR800. Das habe ich mir auch nicht selbst ausgedacht, sondern das ist auch was ich jedem empfehlen kann. Ziemlich detailliert beschreiben, was man möchte und das an Thomann schicken. Das ist einfach die Referenz in meinen Augen. www.thomann.de. Da kriege ich kein Geld für, sondern die sind einfach gut und die beraten einen auch. Also die wollen nämlich das Teuerste andrehen. Ist mir ein paar Mal schon aufgefallen. Und denen hatte ich gesagt, ich möchte podcasten, ich möchte dabei aber mobil sein, also das Ding auch mal transportieren können. Und ich möchte keinen PC dranhängen müssen. Das war mir ganz wichtig, weil PC ist PC und der hat einen Lüfter und der hat dies und jenes und der hat Betriebssystem und alles Mögliche, kann da rumzicken. Und bei Audiotechnik, wenn man da so einen Pult nimmt, dann hat man da was, was irgendwie seit 30 Jahren gibt und das funktioniert erstmal. Das ist mir wichtig. Also dieses BR800 steht jetzt bei dir neben dem PC und ist null an dem PC angeschlossen. Jetzt ist es natürlich angeschlossen, weil wir Skype benutzen und weil ansonsten, wenn ich es live mache. Aber der PC macht jetzt nichts anderes, als uns beiden hier eine Verbindung bereitstellen und liefert dann über ein Audio-Out in das Audio-In von dem Pult die Sprache, die Daten. Und das Pult nimmt das alles auf. Und ich spreche selber auch in ein Mikro, das an dem Pult hängt. Und dieses Pult schickt dann über Audio Out in das Audio In vom PC das wieder zurück. Das also mal mit meinem Nicht-Nerd-Verständnis heißt das, das ist ein digitales Aufnahmegerät und Mischpult in einem. Ja. Okay. Genau, da steckt eine SD-Karte drin, auf die aufgenommen wird. Ich hoffe, der nimmt jetzt auch gerade auf. Ja, doch, der nimmt auf. Und der ist im Prinzip, wenn du jetzt vor mir sitzen würdest, könnten wir den PC zuklappen, brauchen den überhaupt nicht. Also ich habe mit dem Ding auch mal unterwegs tatsächlich aufgenommen, der läuft auch mit 4 oder 8 Batterien, kleinen AA-Batterien und habe hier mit unserem Pastor damals so einen lokalen Podcast gemacht und haben wirklich in der Kirche gesessen damit. Ja, tatsächlich, ja. Klappt. Mit eurem Pastor? Ja, echt? ja, gab's... 1,5 Stunden haben wir uns da über Gott und die Welt unterhalten. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, war ganz spannend. Also ist absolut transportabel, das Teil. Muss man natürlich schon einiges Gerätschaft rumtragen, aber trotzdem, es funktioniert grundsätzlich. So, das ist natürlich nicht schlecht. Allerdings, Preis liegt bei 400 ungefähr. 499, glaube ich, ja. Oh, das ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ja, Aber es ist laut Thomann auch, wenn das, was ich erfüllt haben wollte, die günstigste Lösung fast. Weil mir ging es darum, ich wollte mindestens 4 Kanäle. Heute weiß ich, dass selbst das immer ein bisschen dünn ist, aber ich wollte halt 4 Kanäle, damit ich mit Marco, also Tibalba, das zusammen machen kann und noch einen Gast dazu nehmen kann und zur Not noch einen zweiten Gast. Und dann sind die 4 Kanäle auch schon verbraucht gleich wieder. Das war mir echt wichtig. Und ja, dann sollte es halt ein richtiges Pult sein, das auch aufnehmen kann. Und dann, ich weiß nicht, ob es wirklich noch was Günstigeres gibt, aber viel günstiger wird es mit Sicherheit nicht werden. Es sei denn, es ist wieder so ein Pult, das als USB am PC hängt und dann eben kein eigenständiges Gerät ist, sondern mehr oder weniger so eine PC-Erweiterung. Da habe ich mir auch schon mal ein paar angeguckt. Wie ist das jetzt mit deinem Gerät, mit dem BR800? Du sagst, du hast das für Skype angeschlossen an dem PC. Ja, genau. Läuft das dann über USB oder wie ist da das Kabel? USB geht schon nicht, weil ja, jetzt sind die Windows 8 Treiber rausgekommen, aber ich hatte gar keine Treiber dafür. Deswegen trenne ich das auch so strikt, denn das Betriebssystem wird neu, zack, funktioniert das Gerät wieder nicht. Nee, die laufen wirklich nur Audio in, Audio out. Du hast ja diese normalen Buchsen, wo du auch deinen Kopfhörer ansteckst, am PC. Naja, ich mache das ja mit dem Mac mit USB. Die Kopfhörer und so auch? Ja, klar. Alles USB. Ich habe keine anderen Anschlüsse hier. Jedenfalls habe ich die Okay. noch nicht entdeckt, falls jemand zuhört und mich da nochmal schlau machen kann. Also, Das ist ja das Schöne bei Apple. Strom an, fertig. ja, also das geht hier auch. Also davon ab, das Boss BR kannst du genauso anschließen und dann als Audio-Interface benutzen. Also das funktioniert auch. Aber es ist einfach, ich immer keep it simple. Wenn ich einen Audio-Ein-Eingang habe und einen Audio-Out-Eingang, dann brauche ich für den keine Treiber, gar nichts. Die beiden Geräte wissen nicht mal was voneinander. Das ist mir wichtig. Ich will gar nicht USB und irgendwas, sondern ich möchte möglichst einfach. Und ein Audio-Out ist, ja, da liefert er halt seinen Sound nach draußen und ob du einen Kopfhörer ansteckst oder sonst was, ihm völlig egal, er liefert dir das in dieses Kabel. Fertig. Kommt daher die gute Ja. Qualität? Ohne Das ist Wenn und Aber, ja. also das ist gar nicht so, weil ich überlege, oh, ich muss Mikro ein besseres haben und ähnliches. Das Naja, das kommt natürlich dazu. Aber jetzt die Qualität zum Beispiel von dir, wie du jetzt hier bei mir nachher in der Aufnahme klingst, kommt natürlich in dem PC an und dann in der gleichen Qualität wird es durchgeliefert durch dieses Audio-Out-Kabel in dieses Mischpult. Wobei ich immer also dazu sagen muss, ich habe mir das auch alles angelesen. Also wenn da jetzt wieder irgendwo ein Audio-Freak irgendwo hergehüpft kommt und sagt, man kann aber noch 3 Klärfrequenzen höher gehen, keine Ahnung, ja, mag sein. Für den Hausgebrauch ist das aber Top-Qualität, die dadurch zustande kommen. ja, das ist schon mehr als Hausgebrauch, ne, finde ich. Ja, es ist auch ein bisschen übertrieben im Prinzip schon. Das ist so, das ist ja das, was ich sage. Wenn du jetzt einen normalen Podcast machen willst, kauf den H2, mach den, ist auch gut. Was wir hier machen mit dem BR800, das ist schon wieder so, da kommt der Nerd durch. Muss man einfach nicht haben, ist so. Nee, dann, ja, gut, dann ist das Gerät da. Du hast eine SD-Karte drin, kannst also aufnehmen. Und dann ist das, was du gerade nämlich schon sagtest, dann ist es wichtig, wenn du Qualität haben willst. Auch deswegen dieses Pult. Es ist wohl Standard, oder wie man das nennen möchte, laut Thomann auf jeden Fall, diese XLR-Stecker. Ich weiß nicht, kennst du die? Ja, Okay, das aber sind ja so, beschreib sie ruhig für die Hörer. genau, so dreipolige Stecker. Wer nach XLR sucht, der findet das sofort. Das ist im Audiobereich wohl der absolute Standard. Also, wie gesagt, man muss bei uns beiden ja auch mal bedenken, wir sind jetzt auch selbst Angelesene, Selbstgelernte und wissen auch sicherlich nicht alles. Es gibt auch nichts für Podcasts, was man sich ganz speziell anlesen kann. Man muss in den Audiobereich gehen und sich daraus seine Sachen ja selber übersetzen oder wie man das nennen möchte. Das heißt, du hast ein Mikrofon, was dann über den XLR-Stecker in das Mischpult geht, beziehungsweise in Genau. den Digitalrekorder. Genau. Beziehungsweise jetzt in meinem Fall sind es halt 4 Mikros, 4 Kabel und alle gehen da rein. Für die Live-Sprechstunden. Auch jetzt habe ich es über 4 Kanäle laufen. Auf einem laufe ich, auf dem zweiten kommt der PC, also du jetzt rein. Und auf dem dritten kann ich zur Not nochmal was über ein Tablet einspielen. Und den vierten, nach vierten habe ich einfach auf 0 gedreht. Also ich nehme fast immer auf allen 4 Spuren auf. Das ist einfach praktisch. Wenn du das nachbearbeiten willst, kannst du nachher jede einzelne Spur leiser oder lauter machen, das anpassen, dass die gleich laut sind. Das macht es einfach, ja, super einfach nachher. Dass man den hörbaren Verzehr nicht hört, wenn der andere redet. Genau, aber den kriegen wir noch anders weg. Da kommen wir nachher nochmal zu. Okay. Gehen wir nochmal die Hardware durch. Also als Kabel sollte man auch nicht die billigsten nehmen, aber wenn man da jetzt bei Thomann kauft, kann man nichts verkehrt machen. Das liegt auch beim 10 Euro pro Mikrokabel. Ist jetzt auch nicht wirklich billig, aber wenn man was Vernünftiges haben will, sollte man das schon ausgeben. Obwohl, das finde ich, geht noch. Dann brauchen wir mit Sicherheit noch ein Stativ. Es sind ja immer gleich, man muss immer sagen, es ist immer jedes gleich viermal. Ne? So 40 Euro beim Kabel. Ah ja, okay. Dann kommt das Mikro selber. Da habe ich so ein T-Bone MB 85 Beta. Also diese T-Bone MB irgendwas, das sind wohl auch so die Standardteile bei Sängern. Und die sind relativ günstig, fast schon billig. Die sind das billigste Gute sozusagen, kann man sagen. Und liegen dann aber auch bei 80 Euro pro Mikro. Ich habe hier gerade aufgerufen. T-Bone MB 85 Beta liegt aktuell nackig, also irgendwas, nichts dazu, bei 40 Euro bei Thomann. Oh, dann sind sie recht runtergegangen. Also da habe ich noch fast das Doppelte bezahlt, ja. Es gab einen Vorgänger, der hieß MB 78, glaube ich, und jetzt ist das 85, wo das aktuelle. Okay, dann sind die auf 40 Euro, dann sind sie wirklich richtig runtergegangen, aber sind immer noch, wenn man jetzt vier Stück haben will, oder ne, sind mal 40 pro Stück, muss man immer bedenken. Dann kommt das Kabel dazu, dann bist du schon bei 50. Stopp. Ja. Ich muss nochmal zum Mikrofon zurück, weil das ist ja für mich, also ich habe ja ein Headset von Sennheiser, eins für 60 Euro, jetzt nicht besonders doll, reicht aber ab in den Mac mit USB und das war's. Ja, klar. Zu deinem Mikro jetzt nochmal, also zu dem MB 85 von T-Bone. Was ist das denn? Weil wenn man sich schlau macht über Podcasts, dann hörst du tausend verschiedene Möglichkeiten. Und Ralf und ich haben nachher das wirklich drangegeben. Er hat es, glaube ich, genau verstanden, ich noch nicht so ganz. Naja, es gibt gar nicht mit so den viele. Verschiedenen Mikrofonen. Es gibt gar nicht so viele. Es gibt eigentlich drei Sparten. Das eine ist ein dynamisches, das spricht praktisch auf den Schall der Stimme an. Das heißt, der holt sich den Strom daraus, dass du sprichst und dein Schall auf dieses Mikro trifft. Dann gibt es die Kondensatormikrofone, da sind kleine Kondensatoren drin, die praktisch aufgeladen werden und dann den Strom abgeben. Also ich muss das auch sehr amateurhaft sagen, aber das bringt so in etwa auf den Punkt. Ja, aber dann versteh's. Und dann gibt es noch den Großmembran, die kriegen Strom von außen und sind im Prinzip die besten. So, und jetzt haben wir, bei Mikros muss man Folgendes sagen, wenn man gute Mikros hat, dann haben die den Vorteil, dass die richtig gute Qualität liefern und empfindlich sind. Und der Nachteil ist, dass die echt empfindlich sind. Das heißt, die hören dann auch alles. Ja, das will ich ja nicht. Ich will ja schnaufen können, ich will rauchen können. Na, das kriegst du schon weg. Also wenn du mal schnaufst, also das kriegst du schon weg. Also das ist nicht das Problem. Aber wenn du jetzt ein Großmembranmikrofon oder so ein Kondensatormikrofon hast, dann hast du so ein bisschen das Problem des Übersprechens, nennt das der Trim Prittlauf auch so nett. Das hört eben immer. Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre oder ich nehme meinen Mund zur Seite, dann schaltet sich mein dynamisches Mikrofon im Prinzip aus. Und wenn ich so einen halben Meter neben dem Mikro jetzt was esse, dann wirst du das nicht hören, weil einfach kein Schall drauf trifft. Da gibt es dann auch noch Nieren und wie, welchen Bereich die abdecken. Das muss jeder selber lesen, sonst kommen wir viel zu sehr ins Detail. Aber grundsätzlich ist es so, dynamisches Mikrofon hat den Vorteil, du gehst mit dem Mund im Prinzip ein bisschen zur Seite und triffst der Schall nicht mehr drauf, dann nimmt das auch nichts auf. Die anderen Mikrofone sind empfindlicher, haben vielleicht einen etwas besseren Ton. Dafür, wenn wir uns gegenüber sitzen, spreche ich und dein Mikro nimmt meine Sprache auch noch wieder mit auf. Weil es aber eben das immer ist bei deinem dynamischen nicht? Nee, dann nicht, weil das ist so ausgerichtet, dass es nur nach vorne den Schall aufnimmt. Das heißt, wenn du sprechen würdest, trifft da zwar von hinten der Schall drauf, aber das interessiert dann mein Mikro nicht. So kann man das grob umschreiben. Das ist gut, das habe ich jetzt auch verstanden. Also es ist echt wie Religion, was man davon haben will. Also ich habe mir ein dynamisches speziell geholt. Erstmal ist es kostengünstiger, ganz klar. Man braucht keine speziellen Geräte, weil mein Mischpult kann Phantomspannung, kommen wir gleich nochmal zu. Und ich habe den Vorteil, dass ich einfach mal den Mund wegnehmen kann, das Ding nichts aufnimmt. Das mag ich persönlich. Das muss aber jeder so ein bisschen für sich selbst entscheiden, was er eigentlich haben will. Du mit dem Headset zum Beispiel, ich habe auch ein Headset hier liegen, benutze es nur nicht. Finde ich praktisch, weil du den Kopf drehen kannst, ohne dass der Ton sich ändert. Ja, aber du kannst auch nichts essen. Ich mache es trotzdem. Trinken und rauchen jedenfalls, essen weniger. Ja, aber dann hört man beim Podcasten. Ja, natürlich, ja, das hört und, man. Das hörst, hast du dann beim dynamischen Mikrofon, da gehe ich zur Seite und wenn der andere gerade spricht, dann kann ich sogar Chips essen und keiner kriegt es mit. Das stimmt nicht. Ja, na, ja doch, wenn ich es also drauf ankomme oder drauf ankommen lasse. Tatsächlich halt einfach ein Blatt dazwischen, das reicht. Und dann hörst du die Chips tatsächlich nicht mehr. Das ist ja praktisch. Ja. Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie weit bist du vom Mikro weg, dass ich jetzt so deine Stimme höre, wie ich sie höre? Ich habe das irgendwo mal gelesen und das klappt auch wirklich am besten. Du musst im Prinzip dir das Ding gegen die Nase drücken und dann etwas tiefer nehmen. Das heißt, du bist mit den Lippen fast auf dem Popschutz immer drauf. So nah. Ja, absolut. Und jeden Zentimeter, den du weggehst, geh mal ein kleines Stück zurück und schon merkst du, dass die Stimme sich ganz anders anhört. Ja, aber wirklich sehr, sehr weit weg. Ja, und ich war eben keine 10 Zentimeter. Und das ist genau der Nachteil wiederum. Du musst mit dem Mund da dranbleiben. Und wenn wir jetzt hier einen Gast haben, dann erklären wir den immer am Anfang, hör mal, wir sind nicht unhöflich, wenn wir dich nicht angucken beim Sprechen, sondern das sind technische Gründe. Und bitten auch den, nicht immer den Kopf zu drehen. Macht er dann trotzdem, weil er es nicht gewohnt ist. Aber das ist der Punkt, wo ich sage, okay, ist Podcast, ist nicht Radio. Na ja, gut, also ich habe mir fürs iPhone und iPad noch das iRig-Mic gekauft für 50 Euro. Ich habe es noch nicht wirklich hart getestet, das kommt nächste Woche. Und das ist ein Elektret-Kondensator-Mikrofon. Ja. Das ist auch vom Klang nicht schlecht, aber du musst unheimlich nah dran sein. Aber du hörst dann auch jedes Atmen und sehr, sehr laut alles. Na gut, das Atmen kriegst du weg, auch bei diesem Mikrofon, welches du da meinst. Das ist so eins, was man aufsteckt auf dem Handy, ne? Ja, genau, das ist wirklich ganz praktisch. Das hat auch dafür eine wirklich gute Qualität. Ja, da musst du nur dir so einen Schaumstoffüberzug für besorgen. Dein Popfilter ist da mit drin. Der sollte eigentlich auch das Atmen relativ gut wegnehmen. Ja, es ist, also ich habe mal bei mir im Blog so einen Test, da war ich allerdings krank, aber da hört man das trotzdem einigermaßen draufgesprochen in verschiedenen bearbeitet und unbearbeitet und. Du hast drei Einstellungen, die du da machen kannst. Ja. Und das ist auch nicht schlecht, aber es ist wirklich nur dafür geeignet, wenn du mit dem iPhone oder iPad aufnehmen willst. Ja, klar. Von dem Stecker allein. Ich kenne dieses Ding. Ja, ich hatte ja auch mal ein iPad hier. Also ein iPod. Da ging das auch mit. Na gut, was brauchen wir noch? Tischstativ. Kann man nehmen. Hatte ich am Anfang. So kleine drei Beine, die man auf den Tisch stellt und das Mikrofon draufschraubt. Weil in der Hand halten kann man es nicht, dafür sind die zu empfindlich. Du hörst sozusagen jede Fingerbewegung da drauf, das geht gar nicht. Das hört man im Übrigen auch bei dem Zoom. Ja, das sollte man auch mit dem Ständer benutzen. Da gibt es ja so einen kleinen Dreibein zu, den sollte man auch anschrauben. Ja, ich habe nur das alte und ich muss gestehen, ich habe den Ständer verbummelt. Irgendwie ist der jetzt auf der Reise nach Österreich weggekommen und das Problem ist, du kriegst den nicht mehr. Ja, aber das ist aber normales, ich glaube, das ist das normale Standardgewinde. Da kannst du auch von der Kamera so einen drin kaufen. Also das von Rode, dieses Stativ habe ich. Ich muss das Zoom H4 in so eine Schale reinlegen. Das gab es aber nur in Verbindung, wenn du das H-Zoom gekauft hast. Okay. Also da bin ich jetzt gerade hinterher. Das ist gar nicht so einfach, weil das nur gerade hinzustellen, dann hat es nicht so einen guten Klang. Diese leichte Schräglage ist gut, wenn du eine Gruppe oder weiß nicht, wenn du nebeneinander sitzt und das aufnehmen willst, als wenn du es einfach gerade nach hinstellst und die Lautsprecher quasi nach oben zur Decke gehen. Ja, klar. Da musst du dich dann immer halb darüber beugen, das ist also nichts Halbes und nichts Ganzes. Nee, das H2 hat ein Gewinde tatsächlich, da ist das einfacher. Oh, das ist natürlich ganz gut. Also okay, du sagst, Tischstativ hattest du vorher. Ja, kann man benutzen. Es ist eine günstige Lösung, 7 Euro Stück, war einfach kostengünstig. Hat wieder den Nachteil, es gibt Leute, die klopfen auch immer gerne mal auf den Tisch, auch gerade wenn sie was erzählen. Ja, ich rede auch gern mit meinen Händen. Gut, dass wir jetzt nicht Skype mit Video haben. Ich wollte gerade sagen, wenn du mit den Händen wedelst, ist auch kein Problem, aber wenn du mit den Händen auf den Tisch klopfst und 4 Mikros das dann ordentlich mitkriegen, dann ist das auch wieder nicht schön. Deswegen haben wir dann irgendwann, oder beziehungsweise ich, so ein 2-Meter-Stativ gekauft. Das steht praktisch neben mir mit einem langen Auslegerarm, an dem der Mikro hängt. Und am Anfang richtet sich dieses Mikro jeder so ein, wie er haben will. Wobei das Ich jetzt auch. würde das wahrscheinlich noch umschmeißen mit den Füßen Nee, das steht ja weit genug weg. Du hast einen langen Auslegearm. Das geht tatsächlich relativ oder so. problemlos. Okay. Wir müssen natürlich auch mal dazu sagen, das sind jetzt so unsere Lösungen, über die wir hier sprechen. Es gibt auch Ansteckmikrofone. Ich habe mal bei Tünnis, der macht das ja beruflich, der hat mir mal so ein Ansteckmikro gegeben, das hängst du dir so an Pulli, wie im Fernsehen sozusagen. Boah, da ist die Qualität noch viel, viel geiler. Das kostet aber auch mal eben 250 € Stück. Oder es gibt so 3D-Mikros, das benutzt der Gassi-Pott-Tom. Wer das mal hört, da denkst du, der Hund läuft an dir vorbei. Also die hatte ich mal fürs H2 gekauft. Fantastische Geräte, auch dreistelliger Bereich. Also ja, es gibt bessere Lösungen, aber ja, es muss ja auch alles irgendwo ein bisschen im Rahmen bleiben. Nee, klar. Und dieses T-Bone MB85, was du hast, darüber hast du aber noch einen Popschutz gezogen. Ja, den habe ich mir nochmal besorgt, aber die kriegst du dann auch, ich weiß nicht, 10 € 8 Stück oder so. Die muss man dann ja auch nach kürzester Zeit wechseln, weil die einfach schlicht und ergreifend voll gesabbert werden. So doof das klingt, so ist es aber. Man soll halt möglichst dicht ran mit dem Mund und ist ja ganz klar, was dabei rauskommt. Also nicht nach einem Mal läuft da jetzt nicht die Spucke dran runter, Diese Bilder in meinem Kopf. aber eben deswegen sollte man sie halt ab und zu mal wechseln, gar keine Frage. Und am Schluss fehlt dann halt noch ein Kopfhörer. Muss man nicht haben, aber ich höre während der Aufnahme schon gerne rein, wie sich's anhört. Jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Das heißt, du hast den Digitalrekorder da stehen. Genau. Du hast der ist am PC für Skype angeschlossen. Ja, genau. Du hast die dynamischen Mikrofone. Ja. Und wo steckst du jetzt den Kopfhörer rein? Auch noch in das Pult. Auch noch ins Ja. Pult. Und so Und höre das gibt. ich 1:1, was das Pult wirklich aufnimmt. Und das gibt keine Rückkopplung. Also bei mir ist es so, wenn ich halt aufnehme mit Ralf, dass auch wenn ich nachher die Tonspuren trenne, das Ja. heißt, also wir nehmen via Skype auf mit dem Call Recorder Ja. als Software. Und er schickt mir dann nachher seine Aufnahme zu. Wir hören die ganze Zeit mit dem Headset den anderen und wie gesagt, die Sprache wird aufgenommen. Wenn das mal nicht geht, so wie bei Uwe mit dem letzten Podcast und Skype einfach schlechte Qualität liefert, dann hört sich das leider auch so bescheiden an. Ja. Deshalb nachher schneiden. Allerdings, jetzt habe ich einen Faden vorhin, wo kam ich mit dem Mit der Kopfhörer? Rückkopplung. Genau, danke. Und ich höre aber trotzdem immer noch in meiner Aufnahme Ralf hinten reden. Ja, ist klar. Da hast du aber das Problem, das ist genau die Problematik auf diesen PCs oder das ist doch egal, PC, Mac, was auch immer. Ich steige manchmal nicht mal durch, was da eigentlich passiert. Guck mal, wir beide haben jetzt eine wunderbare Aufnahme, die ist auf meinem Pult wunderbar. Also wirklich gute Qualität, alles überhaupt keine Probleme. Auch Skype läuft ja bisher absolut stabil, muss man ja auch mal loben. Ja, stimmt. Wenn ich das jetzt versuchen würde, live rauszustreamen, dann kommt das nur zerschrabbelt draußen an und es ist nicht nachvollziehbar, warum. Also, was da im PC passiert, ist mir nicht wirklich begreiflich. Und wir haben Und jetzt das von keine dir. Rückkopplung. Ja, wir haben jetzt keine Rückkopplung, weil ich auf dem PC ja gar nichts mache. Der schleift das ja im Prinzip nur durch zum Pult. Du siehst ja auch, du hast vorhin ja den Einspieler nicht gehört, die kurze Vorsong da. Verstehe ich nicht, warum. Eigentlich müsstest du den hören. Ich höre ihn, der PC bringt ihn raus, aber Skype nimmt ihn nicht an. Warum auch immer. Muss man nicht verstehen. Okay, aber dass es dir auch so geht, das beruhigt mich ja auch etwas. Ja, also dafür bin ich lang genug bei PCs, dass ich auch weiß, ich habe auch keine Lust, mich da stundenlang mit zu beschäftigen. Ich trenne das nach Möglichkeit. Wir benutzen den auch für den normalen Podcast nur, um das live praktisch rauszubringen nachher. Mehr macht der nicht. Der schleift auch dann nur durch. Nur in der Sprechstunde, also wo wir das mit Skype gemacht haben, da haben wir ihn mal anders benutzt und da hat es auch nicht wirklich gut funktioniert. Ich rate ab von Skype. Das hatten wir ja schon, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn ich mir jetzt nicht den Boss BR800 für rund 400 € kaufen möchte, sondern weil ich ja noch das Zoom H4 habe und ich möchte jetzt aber trotzdem weg von der jetzigen Lösung, die ich habe, sprich ein dynamisches Mikrofon Ja. und ein Mischpult, was ich an den Mac über USB anschließen kann. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp? Nö. Schade. Nee, da wage ich mich jetzt auch Danke nicht. fürs Gespräch, Da, da, Nikolai. nee, tatsächlich, da wage ich mich deswegen nicht raus, weil da will ich dann auch nicht sagen, wo ich echt keine Ahnung von habe. Das Problem ist dann, wie gesagt, da kommt wieder ein Lüfter dazu, hast nicht gesehen. Da würde ich auch tatsächlich mich an Thomann wenden und sagen: Hört mal, ich habe jetzt ein Mac, ich habe dies, ich habe jenes, ich habe welches. Und was empfiehlt ihr mir, wenn ich jetzt Folgendes erreichen möchte? Und Ja, das ich habe klappt. die mal angeschrieben. Ja. Also die waren übrigens wirklich sehr nett. Ich habe das danach aber mit Ralf nicht weiter verfolgt, weil erstmal waren da viele Links drin, die wir aufarbeiten müssen. Ja. Das Zweite ist, dass bei den Mikros, die mir Aerobic- und Fitness-Mikrofone empfohlen haben. Und da habe ich Ja, gedacht, na, okay. ist vielleicht nicht ganz so passend. Doch, doch, Doch. gerade, natürlich. Das sind so Dinger, die, weiß ich nicht, die klemmst du hinter die Ohren, hast Ja. nur auf dem Kopf so was Dünnes Ja. und dann so ein ganz, ganz, ganz kleines. Ja. Ja. Ja, das ist genau, das, die Dinger sind top, die kosten scheiß Geld, aber die sind gut. Nur was die mir jetzt empfohlen haben, also finde ich, geht jetzt, waren 80 Euro. Ja, ich finde, für so ein kleines Ding ist das eine Menge Geld, ja. Ja, es ist jetzt nicht super günstig, kein Schnapper, aber wenn ich mir hier die von Tim Pritlove, die Headsets angucke, die ab 280 von Behringer losgehen, finde ich, ist das jetzt in Ordnung. Also bei Tim Pritlove muss man immer Folgendes sehen. Ich kann ihn sogar verstehen. Also erstmal ist er sowieso ein Perfektionist. Der macht aber ja, du weißt ja selber, wie viel, der macht ja unendlich viel Sendung. Das ist ja sein Hauptberuf. Das heißt, der trägt diese Cheat-Ding nach teilweise 6, 7 Stunden am Tag. Ja, Und gut, der stimmt. kauft dann schon, da gehen, sag ich mal, 150 Euro gehen schon ab, glaube ich, nur für Tragekomfort. Das darf man nämlich nicht unterschätzen. So ein Headset fängt irgendwann an zu drücken und das hängt an den Ohren und ja. Und da kostet Tragekomfort einfach viel Geld. Das ist so. Und da legt er auch Wert drauf. Aber diese für Aerobik und ähnliche, ja, natürlich, das sind die guten. Es gibt wenig Mikros, die auf Sprache ausgelegt sind. Die meisten sind einfach für Musiker Ja, das stimmt. oder fürs Fernsehen. Und über die brauchst du gar nicht erst nachdenken, weil da musst du erst im Lotto gewinnen, wenn du die kaufen willst. Ja, das weiß ich von Noppi noch, ja. Ja, dazwischen gibt es wenig. Und deswegen ist so, kann ich mir das gut vorstellen. Gerade so ein Aerobic-Teil ist darauf ausgelegt, auf Sprache, auf Kopfbewegung. Also du hast trotzdem dann freie Kopfbewegung. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Gut, wobei ich das jetzt natürlich sehr charmant fand, was du von dem dynamischen Mikrofon erzählt hast. Halte ein Stück Papier davor und es werde still. Das fand ich Ja. jetzt ganz nett. Was muss ich mir denn unter Phantomspeiseadapter vorstellen? Was ist das? Ja, ich meine, sorry, wenn Ja, jetzt vielleicht der ein klar, oder andere klar. Nee, da Hörer habe auch ich, denkt, was hat die nein. für Fragen? Aber ich denke, ich nutze das jetzt mal aus. Ich glaube, da wird sich keiner wundern. Das sind die gleichen Fragen, die ich mir auch alle gestellt habe und dann nachlesen musste. Also Phantomspeisung ist tatsächlich diese Kondensatormikrofone und diese Großmembrane und was es da gibt, die brauchen dann ja Strom, damit sie laufen. Und dafür gibt es diese sogenannte Phantomspeisung. Das ist irgendwie 48 Volt. Das hat wohl auch mal irgendwer irgendwann festgelegt, keine Ahnung. Und mein Pult zum Beispiel hat einen Ausgang, da kann ich eine Phantomspeisung drauflegen. Das heißt, ich könnte ein Mikro mit Phantomspeisung versorgen. Mache ich schon deswegen nicht, weil wenn ich es mal mitnehme und tatsächlich auf Batterien benutzen wollte, dann würde mir die Phantomspannung innerhalb kürzester Zeit die Batterien leer lutschen. Okay. Und so ein extra Gerät, wie du jetzt meinst, ist eins, das stellst du dir einfach neben den Pult und kannst dann die Mikros praktisch mit Strom versorgen, wenn dein Pult das nicht kann oder dein Rechner das nicht macht oder. Also im Prinzip ist das so eine Art Netzteil. Kannst du, ja, doch, kann man durchaus so sagen, ist ein Netzteil. Okay, und wenn ich jetzt deine dynamischen Mikrofone nehmen würde, mir ein Mischpult besorge, was Ja. für den Mac auch kompatibel ist, dann wäre ich erstmal damit equipped. Ja, da brauchst du auch keine Phantomspannung, weil dynamische Mikrofone brauchen keine Phantomspannung. Gibt es aber auch wirklich nur eine kleine Auswahl. Also da gibt es gar nicht so sehr viele dynamische Mikros. Okay, dann werde ich da mal Thomann anschreiben. Also wir werden das jetzt mit dem H4, demnächst werden wir ein bisschen mehr, Ralf und ich, dann auch live zusammen podcasten. Ja. Aber das wäre ja wirklich eine Möglichkeit. Ja, klar. Also wie gesagt, also die Links von Thomann wirst du immer so kriegen. Die sind auch nicht so, dass sie dir da so eine Fertiglösung hinsetzen, sondern die erklären dir das schon ziemlich technisch. Also du musst schon manches dann selber nochmal nachvollziehen und auch ruhig nochmal nachfragen. Die sind da auch geduldig, aber das sind, ja, man merkt, dass das so Musiknerds sind, finde ich. Also die Antworten muss man schon mal zweimal lesen, bevor man sie versteht, ja, ganz klar. Ja, nee, die waren total nett und haben auch nochmal gesagt, wenn Nachfragen da sind und, dann sind wir aber irgendwie, Ralf und ich, in den Weihnachtsstress geraten und es ist ein bisschen hinten ran, hinten, na, wie nennt man das? Also ist nach hinten Es geschoben worden. war ja da, fällt hinten runter, ja. Das wäre jetzt aber das, ich sag mal, Setting für Aufnahmen, die du vor Ort machst. Nee, auch so, wie ich sie hier bei uns im Keller mache. Das ist immer mein Setting. Ich benutze immer dieses Ding so, wie ich es jetzt auch gerade beschrieben habe. Das meinte ich. Also ja, Skype spielst du dann über den PC ein, Ja, genau so ja, was. ja. Oder habe ich so gemacht. Oder ich habe es mal so probiert und das funktionierte dann ja nicht gemeinsam mit live. So wie jetzt mit uns beiden funktioniert das, aber mit live nicht. Dann zerschrabbelt da aus irgendwelchen echt nicht begreifbaren Gründen die Aufnahme. Das heißt, ich habe immer noch sauberen Ton, alles funktioniert, aber nach draußen geht nur verschrabbelter Mist. Ich habe das anders gemacht am Anfang und da wäre ich jetzt auch zurückgegangen, wenn wir denn die Sprechstunde überhaupt weitermachen würden, machen wir ja nicht. Leider. Ich hab tatsächlich mir ein Fritz-Telefon gekauft. Das ist ja so ein kleines Ding. Das hat unter anderem Line-In und einen Line-Out-Ausgang, nicht einen Line-In, Line-Out-Ausgang. Hab praktisch diesen Line-Out auf meinen Pult gelegt und hab ein Mikro auf den. Moment, andersrum. Nein, Line-Out-Ausgang in den Pult. Und ich habe mir praktisch den unteren Teil des Telefons neben das Mikro gepackt. So dass ich da reingesprochen habe, der andere mich hörte. Sah jetzt rein technisch ein bisschen beknackt aus, aber funktionierte wunderbar. Und hatte astreinen Ton. Und das hätte ich sonst auch wieder so gemacht. Das funktionierte. Problemlos. Oder tatsächlich ZIP, also richtiges Voice-over-IP mit diesem Phoner Lite. Da bin ich dann auch weg von Skype. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das mit dem Telefon, das funktionierte problemlos. Hast du Mumble mal ausprobiert? Das hat hier 42 Kescher oder 32, ich weiß gar nicht. Portugiescher, ja. 42. Auf Twitter mir mal empfohlen. Ich habe das nur mal leicht angetestet. Das war aber nicht so meins. Also es halte auch sehr. Na, das kann man schon rausregeln, das geht. Aber da müsstest du ja, oh, da kann ja jeder mitmachen, da kann auch jeder sprechen dann. Ja, man müsste einen eigenen Server aufsetzen, ne? Deswegen habe Ja. ich es jetzt erstmal so ausprobiert, aber dafür jetzt einen eigenen Server aufsetzen, Also ich nö. habe jetzt auch nicht zu groß rumprobiert, weil einfach diese Telefonlösung top war. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es besser laufen sollte. Also das war echt völlig problemlos und ich glaube auch, dass ZIP funktionieren würde. Aber man muss sich einfach klar sein, wenn ich Skype oder ZIP oder was auch immer mache, es ist und bleibt letztendlich, auch wenn es über das Internet geht, es bleibt eine Telefonverbindung. Also die wird nie so sein, als wenn ich hier vor dem Mikro sitze, ganz klar. Ja, aber obwohl hier Vrindt mit Holgi und Tobias, die machen ja auch nur meines Erachtens über Skype und die haben einen 1A-Klang, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob die nicht auch getrennt die Spuren aufnehmen und dann zusammenlegen und somit Skype letztendlich umgehen. Wenn du Ach jetzt so, deine ja. Spur aufzeichnest und ich meine und wir schneiden daraus dann zusammen Podcast nachher, ja, dann haben wir Skype im Prinzip da rausgeschmissen. So einfach ist das. Ja, gut, stimmt. Also Ist logisch. Ja, so wie ich das mit Ralf bald machen werde. Skype ist einfach schlampig zusammenprogrammierte Software. Das weiß jeder, der so aus dem Business kommt, das ist einfach so. Die ist dafür gedacht, sich durch 1000 Firewalls zu schleichen. Und das kann die auch alles. Die ist also durchaus sinnvoll. Ist ja nicht so, dass die Schrott wäre. Aber um da jetzt Top-Tonqualität rauszukriegen, nee. Dafür ist die nie gedacht gewesen. Und ZIP habe ich noch nie so wirklich ausprobiert. Ist Skype ähnlich? Oder kann sich da auch jeder einloggen, anmelden? Also, bist du bei der Telekom oder wo hast du dein Telefon? So. Telekom, ja. Wenn du heute zur Telekom gehst, kriegst du überhaupt keine ISDN-Leitung mehr. Die gibt es schlicht nicht mehr. Sondern du kriegst immer Voice-over-IP im Hintergrund. Das heißt, du benutzt zwar dein Telefon zu Hause, wie du es vorher auch immer gemacht hast, aber innerhalb der Telekom wirst du über Internet Voice-over-IP geroutet. Das ist im Prinzip auch ZIP. Das ist richtiges Voice-over-IP, so wie es eigentlich gedacht ist. Und die Anwendung? Ganz normales Telefonieren. Ganz normales Ja, Telefonieren. das ist im Prinzip, was früher ISDN war, ist im Prinzip heute Voice-over-IP im Hintergrund, ohne dass das einer noch so richtig mitkriegt. Okay. Wenn du jetzt zur Telekom gehst und sagst, du möchtest eine ISDN-Leitung, kriegst du nicht mehr. Du kriegst nur noch diese ZIP-Leitung. Also die heißen da nicht ZIP, die heißen dann Voice-over-IP. Was aber eigentlich nichts anderes ist. Also wenn du deinen Podcast mit jemandem machen würdest, der ZIP nutzt, der wird dich dann nur anrufen. Ja. über diese SIP-Software, ja. Du kannst aber auch über, das ist zum Beispiel auch schon so eine Sache, du kannst ganz normal über ein normales Telefon auf dieser SIP-Leitung anrufen. Ich habe also eine 040-Nummer auf SIP. Die könnte ich dafür benutzen. Aber dann würde der Anrufer über das Mikrofon seines Telefons bei dir landen. Ja, genau. Also auch nicht besonders gut. Naja, wenn er übers Telefon kommt, nicht, dann nicht. Aber wenn er jetzt zum Beispiel seinen PC benutzt und darüber dieses SIP-Phoner oder wie das immer heißt. Das meinte ich, genau. Dann würde er natürlich, dann wäre es im Prinzip vergleichbar mit Skype, ist es aber im Hintergrund was anderes. Also SIP geht, da geht es ums Telefonieren. Wenn da die Firewall zum Beispiel falsch konfiguriert ist, wobei das eigentlich problemlos läuft, dann muss man die Firewall konfigurieren. Und bei Skype ist darauf ausgelegt, der geht dir durch jede Firewall. Ich kenne fast keinen Rechner, auf dem Skype nicht laufen würde, ohne dass du irgendwas machen musst. Na, das stimmt, aber als wir die Sprechstunde, weiß ich gar nicht mehr wann, hatten, da haben wir beide ja das erste Mal telefoniert, da habe ich ja noch angerufen. Da hatte ich ja noch gar kein Headset. Und da ist die Qualität okay, jetzt aber auch nicht super. Die hast du dann auch, lief das auch über SIP? Das, hast du mich darüber eingespeist? Also nein, das lief übers normale Telefon, aber im Hintergrund ist das Voice-over-IP, ja. Mhm. Genauso haben wir es gemacht. Da war das Telefon wirklich per Audio, per Kabel am Rechner angebunden, am Pult angebunden. Ja, nur ich hatte, wie gesagt, ja das ganz normale Telefon. Genau. Bei mir, das ist natürlich dann auch klanglich nicht so gut, als wenn man über Headset mit dem PC spricht oder Mac. Klar, wobei man dann immer fragen muss, was für eine Qualität will man denn liefern? Also, da kommen wir aber nachher zu. Da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Mit Qualität kommen wir nachher nochmal. Das ist so. Genau. Punkt also, das war das, was du an Hardware dort jetzt erstmal stehen hast zum Aufzeichnen. Ich glaub, oder jetzt, haben wir was vergessen? Ich gucke mich gerade nochmal um und ich glaube, ja, gar, das Notebook ist logisch, das schleift das Ganze raus. Aber ansonsten ist es das an Hardware gewesen, ja. Ja, absolut. Ja, ich kann es einfacher machen. Ich habe nur den. Nur das Headset von Sennheiser. Wobei Sennheiser schon mal grundsätzlich, da kann man nicht so sehr viel verkehrt machen. Punkt, das kann man auch so sagen. Ja, das stimmt. Also mittlerweile gibt es meinen, glaube ich, auch schon wieder günstiger. Es gibt ein paar von Sennheiser, die wirklich nur für Spiele sind. Die sollte man nicht nehmen, sondern schon ein bisschen höherwertig, so um die 50 Euro. Dann kann man bei Sennheiser wirklich nichts verkehrt machen, denke ich. Der hat auch einen integrierten Popschutz drauf. Ich musste die Chips mal eben zu Ende essen. Siehst du, ich habe es nicht knistern gehört. Ja, sagst du ja, ich gehe wirklich nur vom Mikro weg mit dem Mund und dann funktioniert das. Nee, ist wirklich so, also bei kurzen Podcasts geht es sonst auch mit Headset. Aber wenn wir jetzt 2,5 Stunden Podcast machen, dann möchte ich zwischendurch was trinken und essen. Also da kann ich nicht mit dem Headset rumeiern. Ja, das hört man halt bei mir mit dem Trinken. Aber ich darf ja keinen Tee trinken. Das muss ich mir jetzt ja abgewöhnen, sondern du hast gesagt, ich muss Wasser trinken. Aber hier steht immer noch Tee. Ich habe diese ganzen klugen Sprüche auch aus diesem Lautsprecher irgendwann mal rausgehört. Und das machte für mich auch durchaus Sinn. Also Tee war, glaube ich, gar nicht so das Problem. Aber man sollte nichts mit Milch trinken, weil das wirklich die Stimme verschleimt. Das stimmt auch, wenn man mal selbst darauf achtet, wenn man was Milchiges und so hatte, das liegt auf der Zunge. Und Wasser ist einfach das Beste. Da kann nichts schief gehen. Sprudel darf natürlich auch nicht sein, weil dann bist du dauernd am Aufstoßen. Weg mit diesen Bildern. Ja, du musst dir so eine Rülpstaste einbauen. Aber ich habe ja auch also keine Rülpstaste, keine Räuspertaste, gar nichts. Das ist zum Beispiel auch, dieses Pult ist echt sehr simpel im Prinzip. Ich kann noch nicht mal so Effekte, also Hall oder irgendwie sowas, kann ich auch immer nur auf alle Kanäle gleichzeitig legen. Ein richtig gutes Pult könnte jetzt pro Kanal nochmal Hall oder was auch immer legen. So wie Holgis Räuspertaste bei Tim Prittler. Ja, genau. Aber der hat allerdings auch ein 3.500 oder 4.000 Euro Mischpult. Da sieht man dann den Unterschied. Das sollte wohl sein. Es gibt dies hier noch für 800 Euro von Tascam. Das hat dann 6 Kanäle und das kann pro Kanal auch. Also das ist tatsächlich noch ein... Das wäre nochmal so ein Gedanke. Aber ich weiß auch immer nicht, wie lange wir den Spaß noch so machen. Keine Ahnung. Naja, es ist ja auch ein Hobby, ne? Also eigentlich ja ein Hobby, was noch nebenbei läuft. Ja. Neben dem Geocaching und Reisen. Ja, das wird im Moment, naja, mir wird so ein bisschen verleidet, das falsche Wort. Aber im Moment drehen die in meinen Augen so alle so ein bisschen am Rad und ich habe keine Lust, das mitzumachen. Deswegen weiß ich nicht, ob unser Podcast dann irgendwann nicht mehr gehört wird, weil unsere Qualität nicht mitsteigt. Aber ich habe halt. Wieso, oder stopp, stopp, stopp. Wieso drehen die alle am Rad und was meinst du mit Qualität mitsteigen? Ach, da wird die Hardware aufgefahren, da werden ja Sachen fabriziert, da gibt es dann, ich weiß nicht, in wie viel Kilobyte das dann hochgeladen wird, dann in Stereo, OGG, MP3, MP4, also ich weiß gar nicht, was das alles soll und dann in Stereo und in Mono am besten auch noch. Also da werden dann so mal eben aus 100 MB werden dann 1 Gigabyte hochgeladen an verschiedenen Formaten. Dann muss da unbedingt noch das Bild des Podcasts rein, die Kürzel müssen stimmen, es müssen Kapitelmarken rein. Und ja, da kommen wir ja gleich nochmal ja, zu. Und das, aber ja, aber jetzt so dieses Ganze kombiniert, sage ich mir mal, ja, dann macht mal ohne mich. Das hat für mich alles nichts mit Podcast zu tun, sondern das ist so dieses, das erinnert mich an Leute, die mir immer erzählen, die kaufen keine CDs, weil die MP3s da schon mit 256 Kilobyte so runtergerechnet werden, dass sie den Unterschied hören würden. Und dann weiß ich immer, ja, okay, lass mich mal raus. Ich bin da zu taub und zu doof zu. Naja, also das höre ich auch nicht. Aber ich finde jetzt nicht, dass da momentan so ein Top ist, wer hat jetzt die beste Qualität. Also ich finde wichtig, dass man das gut verstehen kann, dass es nicht rauscht. Ja, klar. Und das reicht dann auch schon. Also ich muss da nicht, und unterschiedliche Lautstärken, da bin ich auch mal ein bisschen empfindlich. Das ja, ist leider bei mir auch, jetzt gerade bei Uwe war es ein paar Mal, dann macht vielleicht der ein oder andere Hörer lauter in dem Moment, wo Uwe so langsam in Skype immer leiser wurde, ja, und abdriftete, und rums ist er dann gleich wieder da. Ja, klar. Das ist dann okay, aber das ist so das Minimum und ich finde, dann reicht es auch. Also so ja, höre nee, ich gerne Podcasts. Nee, aber ja, aber genau das passiert eben nicht mehr. Im Moment höre ich mir dann. Ich freue mich, ziehen wir ein bisschen vor, ist egal. Ich freue mich ja auch über Verbesserungsvorschläge, das ist überhaupt keine Frage, sonst kann man ja nicht besser werden. Und auch Kritik ist absolut okay. Aber dann höre ich mir ernsthaft an, also auch denjenigen kann ich verstehen, aber dann höre ich mir an, ja, du bist so oft zu weit vom Mikro weg. Ja, bin ich. Und? Ja, das ist wirklich ernst, das solltest du unbedingt, also ein Headset. Und dann schickt er mir auch noch einen Link für ein Headset, das irgendwie 200 Euro kostet. Also das hat er wirklich gut gemeint und das habe ich auch so verstanden. Also das habe ich ihm in keiner Form übel genommen oder so. Aber da merke ich einfach, dass da draußen die Ansprüche der Hörer nicht mehr dementsprechend, was ich noch bereit bin zu machen. Also da hört es bei mir auf. Ich werde keine 300 Euro investieren. Das ist einfach, und ich, Entschuldigung, aber ich scheiß was drauf, ob ich ab und zu mal schlechter zu hören bin oder nicht. Und ja, ob das dann noch ankommt, weil die werden alle so verwöhnt, dass sie das einfach irgendwann voraussetzen. Und dann sage ich immer, nee, sorry, also das mache ich dann. Aber mein Gott, wollen wir jetzt hier nicht leiden? Das ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Ja, wobei, na, ich weiß nicht, ob das, also ich bekomme unheimlich viele Mails, mehr Mails als Kommentare zu meinem Podcast. Vielleicht habe ich jetzt noch das Goodie, dass ich Newbie bin und sich gar nicht so viele beschweren. Selbst zu der letzten Aufnahme mit Uwe, wo die Qualität nicht so gut war, hat sich keiner beschwert, im Gegenteil. Da kam noch, war nicht so doll, konnte man aber hören. Ja. Ich meine, gut, jetzt habe ich nicht so viele Zuhörer, wie du die sonst hast. Die kriegst du aber nach und nach, ja, ja. Nee, so meinte ich es nicht. Ich meinte einfach die Anspruchshaltung, nehmen wir es mal so. Ich glaube gar nicht, dass das eine Anspruchshaltung ist, sondern mehr so, ich kann ja vielleicht helfen. Wir, mit einem guten Tipp. Ich sag mal so, dieses Thema werden wir im halben Jahr nochmal besprechen. Okay. Na, es ist einfach so. Das ist echt Erfahrungswerte. Uns hat am Anfang auch keiner irgendwas, also übel genommen ist sowieso das falsche Wort, aber da hat überhaupt keiner mit irgendwas ein Problem. Das war wirklich so. Dann wurde das doch immer ein bisschen mehr. Also bis heute ist da keiner, der uns was übel nimmt. Das muss ich mal ganz klar sagen. Also nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber die Ansprüche werden doch schon, du merkst einfach, ohne dass das böse gemeint ist, dass die doch schon höher werden. Und ich sage mal, lasst euch mal ein halbes Jahr Zeit, die Hörerschaft wird von alleine mehr, da bin ich mir bei eurem Format echt sicher. Danke, aber mal abwarten. Und nee, ist so, und bereite dich vorher aber schon darauf vor, dass du irgendwann auch die ersten, ja, ich sag's jetzt mal so übertrieben, Feinde kriegen wirst, da kannst du gar nichts gegen machen. Solange du den ersten, wann du den ersten bisschen Erfolg hast, findet sich irgendwann auch der erste Idiot, der euch einfach das nicht gönnt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Och, ich weiß nicht, aber wir machen ja nicht über Geocaching-Podcast. Das hat, nee, nee, nee, nee, das hat mit, nein, nein, das hat mit Geocaching, frag den Pritloff, frag wen du willst, alle, die so einen Podcast machen und so eine gewisse Hörerschaft nach einer Zeit zusammen haben, haben mindestens ein, zwei Idioten dabei, die entweder anfangen rumzutrollen oder richtig ausrasten. Oder, also das ist irgendwie scheinbar Gott gegeben. Das ist nicht wirklich so, also geht es ja lange nicht nur mir so, um Gottes Willen. Naja gut, aber ich hoffe, ihr macht weiter. Ich kann verstehen, dass ihr die Sprechstunde ja einstellt oder jetzt erstmal pausiert, weil das ist halt natürlich auch eine Menge, ja, Aufwand. Bezahlbar. Als Hörerin muss ich sagen, schade. Ich fand das immer prima. Ja, aber das ging einfach nicht mehr. Also da fehlt mir dann tatsächlich die Zeit. Mhm. Und ich möchte dann, wenn, muss es vernünftig sein und nicht so zusammengeschustert in den letzten 5 Minuten. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, wir machen jetzt nochmal einmal das mit Eastpack sauber zu Ende. Und danach machen wir nur noch eine Sendung im Monat, aber die dann dafür auch so gut wir es irgendwie können. Und ich glaube, das ist uns auch letztes Mal schon ganz gut gelungen, da mit diesem Reviewer-Sprechstunde. Das ist wirklich, ja, da kam eigentlich fast nur Lob, da war wenig Kritik. Das war wirklich super. Ich habe mich ja schon als Sekretärin beworben für den Fragenüberblick. Ja, falls wir das nochmal machen, komme ich da mit Sicherheit drauf zurück. Wo sind wir denn, okay, jetzt? Okay, also, wir haben die Hardware quasi stehen. Ja. Bei mir ist es wie so Sennheiser-Headset und ich arbeite dann mit den beiden Tonspuren, die ich habe, mit GarageBand. Mhm. Ich habe Audacity, wie spricht man es richtig aus? Audacity. Ich weiß das auch immer nicht. Ich sag auch mal Audacity, aber ich glaube, Audacity ist, glaube ich, richtig. Egal, also auf jeden Fall, das habe ich auch im Seminar gelernt. Das Gute ist natürlich bei Audacity, dass das kostenfrei ist, genau, und sowohl für PC und Mac zur Verfügung steht. Genau. Und das kann wirklich alles. Es ist auch, man muss sich einarbeiten, aber es kann wirklich alles fast. Da gibt es auch ein gutes Handbuch. Und bei audiobeiträge.de ist das so für mich nochmal Schritt für Schritt beschrieben. Mhm. Wenn man also ein bisschen Learning by Doing machen will, nicht das ganze Handbuch durchackern will, sind da nochmal so die Highlights drin in dem Blogbeitrag. Mhm. Ich bin allerdings dennoch von Audacity zu GarageBand gewechselt, weil, ja, typisch Mac-Nutzer, ich fand es nachher doch einfacher in der Bedienung. Mhm. Und habe da eigentlich gelernt, zu schneiden. Ich hatte ein bisschen Probleme, wenn du einen Trailer vorher hast, den bei Audacity reinzupacken, ja, und von Stereo Mono, und dann war da nachher ein bisschen Hall drauf, da musste ich ein bisschen mehr arbeiten. Mhm. Und bei GarageBand macht das so ein bisschen Podcasten für Dummies, der macht das einfacher. Ja, okay. Also Audacity oder Audas, nennen wir es jetzt Audacity, ja, fertig. Hat natürlich ein bisschen die Nacht, das kommt so aus dieser Linux-Welt und die können da alles, die sind fantastisch, aber GUI ist nicht ihre Stärke. Nee, ist einfach so. Also ja, ist genau, wie ich es auch empfinde. Also ich kenne dieses GarageBand jetzt selber nicht, aber ich weiß, bei Mac-Software einfach anmachen, benutzen, funktioniert. Und das funktioniert bei Audacity definitiv nicht. Da muss man sich echt einarbeiten, sehe ich genauso. Was machst du denn, wenn du aufgenommen hast, jetzt mit dem Podcast, der jetzt fertig ist? Ja, du schneidest ja nicht. Mystische Dinge, und wir hüpfen da noch nachts durchs Lagerfeuer, damit die Qualität besser wird. Nee, muss ich ja, wenn ich jetzt sage, wir machen fast nichts, dann hört sich das ja so an, als wenn wir da gar keine Arbeit mit hätten. Nee, machen wir tatsächlich wenig. Ich schmeiß das komplett in Audacity rein. Mhm. Sag dann, mach mir dann MP3 von. Oder halt vorher, ich gucke vorher einmal, ich höre so an etlichen Stellen rein, ob die Lautstärke auf allen Kanälen passt. Das heißt, ob alle gleich laut sind. Ja. Und das bearbeite ich meistens ein bisschen nach, dass ich den einen leiser, den anderen lauter mache, bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt sind alle auf einem Level. Mhm. Und das war es auch eigentlich schon. Danach sage ich ihm, mach mir da jetzt ein MP3 von. Und zwar fragtest du ja auch mal, 64 Kilobit, alles andere ist, ja, kann man machen, ist Quark. Also das hat, glaube ich, sogar, das war, glaube ich, sogar beim Lautsprecher, dass der Tim Pritloff selber gesagt hat, solange man dann keinerlei Musik, nichts drin hat und reines Audio, dann sind 64 Kilobit absolut ausreichend. Es sei denn, du willst Stereo machen, dann mach vielleicht 128, aber das ist auch wieder, macht man Mono, macht man Stereo, habe ich auch lange überlegt. Es gibt tatsächlich Gründe für Stereos, war mir vorher auch nicht so klar. Manche hören das nämlich im Bett. Ich höre das auch im Bett. Aber dann, ich mache das oftmals, aber laut. Ich bin aber mit Mono zufrieden, weil ich lasse das über das iPhone laufen. Ja, Über das meine ich den ja. iPhone. Aber selbst wenn nicht, also du bist dann mit Mono schon deswegen zufrieden, weil du vielleicht auf einem Ohr liegst und nur auf dem anderen hören willst. Und dann hast du bei Mono die Möglichkeit, das zu tun. Bei Stereo würde dir ja eine Spur fehlen. Ach so, mein Gott. Und die im Auto fahren, die würden wieder lieber Stereo hören, weil sie dann einen von rechts und einen von links hören. Was natürlich auch hilft, wenn du jetzt mal zu viert bist, ohne die Stimme schon rauszuhören, wer gerade spricht. Also es gibt tatsächlich für beides durchaus Begründung, ja. Okay. Also, wenn ich die Spuren habe, packe ich die beide in GarageBand. Ja. Ich versuche so besondere. Manchmal trinke ich zu wenig, dann schmatze ich zu doll, das versuche ich zu Ja. minimieren. Nimm so ein paar andere Sachen, weiß ich nicht, so ein paar Sachen raus, die mir aber auffallen. Nur, was ich schon mache, und das ist schon aufwendig, ich höre mir den Podcast danach von A bis Z mindestens einmal an, Ja. weil Shownotes. Ja, sprechen wir im halben Jahr nochmal drüber. Ja, und das ist momentan viel Zeit, die drauf geht. Und ich merke aber auch in der Vorbereitung mit Ralf, dass es immer besser wird und ich weniger die Shownotes nachbereiten muss, Ja. sondern wir die vorher haben. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen erfahrungswert, was läuft und dass man nicht das nochmal alles einzeln anhören muss, weil das frisst echt Zeit und muss auch irgendwo nicht sein, finde ich. Wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wer macht denn heute die Shownotes von uns? Ja, natürlich ich. Heute haben wir, ja, heute haben wir es aber auch einfach. Wir haben einen Zettel hier vor uns. Also das meiste steht da drin. Und ich würde gar nicht, ich würde den auch, also ja, ich habe am Anfang auch den ganzen gehört. Ich habe die Amps und rausgeschnitten. Vergiss es. Lohnt den Aufwand nicht. Genau mit dem Geschmatze, das machst du im halben Jahr nicht mehr. Und das nimmt dir auch keiner übel, weil das stört gar nicht. Naja, du hast jetzt die bessere Tonqualität. Ich denke Ja, immer. aber das selbst dann, ich höre euren Podcast ja auch, ist alles überhaupt kein Problem. Danke. Also, das ist wirklich kein Thema. Was man, naja, eigentlich nehme ich nehme gar nichts raus. Ich gucke mal auf die Spitzen, du siehst ja anhand wenn du es in Outer City schmeißt, siehst du schon, wo Spitzen drin sind. Selbst das habe ich mittlerweile, mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Es lohnt den Aufwand nicht. Also, es bringt nicht so viel Qualität raus, als dass ich sie lohnen würde. Shownotes, gebe ich dir recht, sollten möglichst gut sein. Aber ich höre es mir auch nicht nochmal an, um alle mitzukriegen. Wenn mal ein, zwei fehlen, so what? Sorry. Ja, zwei Dinge da noch zu. Bei GarageBand macht er das automatisch mit den Spitzen. Ja. Da ich eine relativ laute Stimme habe und Ralf nicht ganz so laut, bin ich und wir das ja nicht so einstellen können wie du, Ja. ist es sehr praktisch, dass das bei GarageBand gleich gekappt wird. Also, dass keiner die Ohren wegfliegen, wenn ich da mal etwas lauter Ja, werde. okay, klar. Dann nochmal mit der Audiobitrate. Ich habe die auf 128 stehen, habe dadurch mein Podhoster-Paket auch höher, was ich allerdings jetzt zukünftig ändern werde. Auf Auswahl-Hoster kommen wir nachher nochmal. Ja. Das heißt, du sagst, 64 reicht Ja, völlig. ach, 64. Also ich mache normalerweise 64. Nun habe ich auch das 200 MB-Paket und als wir dann die Sprechstunde da mit drin hatten und es teilweise mal echt ein bisschen exzessiv lang wurde, dann reichten die 200 MB nicht mehr. Ich glaube, 48 war das Kleinste, mit dem ich es dann auch nochmal rausgehauen habe. Und selbst da hat nicht einer sich beschwert. Also ich drehe es dann runter, wenn es nötig ist. Ich mache immer 64. Oder ich weiß, der Monat ist zu Ende. Das ist die letzte Sendung. Ich habe noch so viel Platz. Dann haue ich auch mal 128 raus. Weil es macht aber echt keinen Sinn. Also 64 ist wirklich ausreichend. Darunter wird es auch nicht wirklich gruselig. Aber das muss man dann nicht unbedingt tun, weil dann wird da empfindlicher. Also wenn dann tatsächlich so eine Spitze drin ist, die wird dann irgendwann eklig, wenn man zu weit runter regelt. Aber auch das geht noch. Also da muss man immer so ein bisschen mitspielen. 64 Kilometer ist aber ein guter Schnitt, mit dem man arbeiten kann. Also Okay. Mono, ne? Wir reden jetzt von Mono. Ja, klar. Dann könnte ich ja bei GarageBand auch AAC nehmen, heißt das AAC, ne, das Ja, Format. ja. Oder MP3. Ja. Momentan mache ich es noch mit MP3 und habe meinen Blog so umgestellt, dass ich jetzt nicht mehr, weil ich ja keinen reinen Blog habe, nur für das Pod, für den Podcast, Ja. sondern das mit ja, meinem Blog komplett vermische, ist für mich im Endeffekt ein Audiobloggen. Ja, klar. Und dadurch, dass ich nicht mehr anteaser die Artikel in dem RSS-Feed, sondern komplett den ganzen Artikel mitgebe, Ja. ist im Podcatcher automatisch, sind da die Shownotes schon mit verlinkt. Das heißt, da muss ich nichts mehr machen, egal ob ich das mit Audacity oder GarageBand mache. Ja. Das ist eins. Mit Kapitelmarken, da kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Ja, also ich, was Überflüssigeres kann ich mir vorstellen. Nee. Doch, ich erzähle dir gleich, wozu ich das brauche und nutze. Ich finde das nämlich wirklich gut. Allerdings, da muss man das mit AAC machen. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder AAC überhaupt hören kann, weil momentan mache ich es auch noch in MP3. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Kann ich den also nicht? Android, du bist doch hier die Android-Fraktion. Ja, aber ich habe keinen einzigen AAC-Podcast, den ich mir hole. Ja, weißt du das? Siehst du doch gar nicht, wenn du den lädst, oder? Ja, gut, ja. Ich habe alles Kürzel MP3 hinten, kann natürlich letztendlich AAC hinterhängen. Nee, kann ich nicht, nee, könnte ich nicht definitiv was so sagen. Das ist so, also da bist du mir jetzt technisch echt voraus, das kann ich auch teilweise gar nicht. Auch mit dem da ist im RSS-Feed alles Mögliche mit drin. Ja, mach sein, ist tatsächlich so, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich weiß grob, was ein RSS-Feed ist und wie er aufgebaut ist. Ich habe noch nie einen geschrieben, weil ich es nicht brauche. Okay, weil das mit den Kapitelmarken, okay, da muss man sich zwar auch den Podcast grob nochmal anhören, aber ungefähr weiß man ja, wann welches Thema war. Jetzt, wo wir ein Thema behandeln, ist das, glaube ich, hinfällig. Und bei deinen Themen, da es um Geocaching geht, ja irgendwo auch. Wenn du aber so ein Format hast, wie ich das mit Ralf habe, da geht es um Apps, da geht es um Reisen, da geht es um XY, ist es manchmal ganz hilfreich. Und wenn ich recherchiere, also ich jetzt als Hörerin, dann finde ich das auch, bei Tim Pritlove zum Beispiel ist es so, dass ich mir alte Folgen vielleicht gar nicht mehr genau anhören will, sondern jetzt genau, beispielsweise im Podcast Lautsprecher, nur etwas zum Thema Auphonic oder so. Ja, mir ist schon vollkommen klar, was du meinst. Das Problem, was ich dabei habe, wir werden uns jetzt noch 300 Fälle zusammenbauen können, wo ich das also ganz toll brauchen könnte. Und jetzt denke ich mal an meine Praxis zurück. Ich höre echt viel Podcasts. Und wenn mir irgendwo ein Stück auf den Keks geht mittendrin, dann habe ich am Lautsprecherkabel oben so ein Plus- und Minus-Button, mit dem kann ich mal 15 Sekunden vorspringen, das benutze ich dafür. Und ich würde einen Scheiß tun, mein Handy rausholen, zu suchen, ob da jetzt irgendwo eine Kapitelmarke steht. Ich halte das einfach in der Praxis, da werden wir jetzt ganz viele Kommentare zu kriegen, die alle nochmal erklären werden, warum das auch in der Praxis ganz was Tolles. Sorry, ich kenne einfach keinen Menschen, der so eine Praxis wirklich benutzt, obwohl mir alle tolle Beispiele nennen können. Ich nutze das. Aber ich muss dazu sagen, ich höre es nicht bei Podcasts, die ich privat höre, sondern ich höre es eher bei Recherchen, die ich jobtechnisch mache und am PC ein Thema recherchiere. Okay, da kann ich es verstehen. Aber müssen wir vielleicht mal so immer so ein bisschen, wenn wir in unserem jetzt hier Format vom Podcast reden, dann bin ich immer bei Privatpodcast. Das, was da Tim Pritlove macht oder was in Jobs mittlerweile macht oder es ja auch viele Firmen machen, das nennt sich zwar auch Podcast, das ist für mich aber kein Podcast mehr. Die machen Firmenradio. Das hat für mich mit Podcasten. Bei mir ist Podcast Amateurbereich. Bunt, ein bunter Strauß verschiedener Themen, verschiedener Menschen, verschiedener Fehler und alles, was in diesen Kapitelmarkenbereich und so geht, das ist für mich, da geht's in, ja, das ist, da trenne ich das wirklich, da geht's in den Bereich, ja, vielleicht sollte man auch mal so Podcast, Amateur, Podcast professionell trennen. Im Moment heißt irgendwie die ganze Soße Podcast, egal was man da auch macht. Ein bisschen schwierig, finde ich das manchmal. Ja, ich denke, dass wir jetzt aber auch an einem Punkt sind, wo das populärer wird und sich wahrscheinlich das dann eh ein bisschen teilen wird. Ja. Glaube ich persönlich. Ja, absolut. Aber nochmal zurück. Also ich finde Kapitelmarken jetzt nicht schlecht. Ob ich die jetzt ständig für meinen Podcast machen wollen würde, weiß ich auch nicht. Stichwort Aufwand. Aber du weißt auch nicht, ob Android-Handys AAC überhaupt hören können, weil ich würde nicht hingehen wollen. Und für die einen Podcasts nur in MP3 hochladen und nochmal eine extra AAC-Geschichte machen. Das macht zum Beispiel der Pritlove. Ja, ich weiß, das macht auch hier Tobi Bayer, Einschlafen-Podcast und. Ja, nee, das würde ich nicht wollen. Nein, aber ich wette drauf, dass Android kann alles. Ja, ist Ja, klar. nee, ist so. Also man muss vielleicht sich eine App dazu holen, also, aber also bei iOS und Android sind es einfach zwei Betriebssysteme, wo du echt über sowas fast nicht nachdenken müsstest. Die können alles. Es gibt VLC mittlerweile für Android. Also VLC ist ja so der bekannte Media Player für einen Windows-Rechner. Und der spielt ja alles ab. Also wirklich ohne Wenn und Aber. Da bin ich mir echt sicher. Na gut. Also nochmal zurück. Das heißt, ich habe dann in GarageBand alles fertig. Und was ich dann noch mache, hängt allerdings auch ein bisschen mit meiner Aufnahmequalität zusammen, die ja doch ein Gefälle hat zu deiner. Dann packe ich die MP3-Datei, die ich dann allerdings sehr, sehr hoch, also auch über 128, runterlade. Die speise ich dann nochmal bei auphonic.com Ja, ein. Machst du das auch? habe ich mal ausprobiert. Ja, vielleicht ist das schon alter Schwierigkeit. Ich habe einfach keinen Unterschied gehört zu vorher. Also, weiß ich nicht. Also, es Na, macht also der minimiert das. schon ein bisschen, weiß ich nicht, die Klopfgeräusche, wenn man dann doch mit den Ringen, die du mit Sicherheit an deinen Händen auch hast, auf den Holztisch kommt oder so. Ich meine, ich weiß nicht, ob das ein typisches Frauenproblem ist, aber also der minimiert dann schon das ein oder andere an Störgeräuschen. Ja, ich weiß, was du meinst. Und genau dieses habe ich alles vorher wegminimiert. Dafür Was habe ich, machst du dann? nein, dafür hab ich mir halt tatsächlich diesen 2 Meter Ständer hier geholt. Ich kann hier auf den Okay. Tisch rumklopfen wie ein Beknackter. Dadurch, dass der auf dem Fußboden steht, kriegt er das schlicht nicht mit. Weißt du? Weil dieses Klopfgeräusche haben mich auch gestört. Und ich hatte keine Lust, die rauszuschneiden. Also habe ich mir andere Mikrofonstative geholt. Ja. Also da ist, wenn das jetzt jemand hört und das auch nachmachen möchte oder einen Podcast aufnehmen will und erstmal nicht so equipped ist, ist Auphonic Ja, wirklich super gut. Das ist absolut. ein Beta-Teststadion. Ja. Stadium ist auch irgendwie mit Tim Pritlove Nee, die sind schon entwickeln die da, na, die sitzen in in. Graz und die sind schon Ja. eigenständig, aber die tauschen sich schon eng aus. Ja, das ja, das ja. Und das wird auch kostenfrei bleiben. Ja, und das Einzige, was man nur machen muss zu Testzwecken, geht natürlich dann die Datei, die man da hinschickt, dürfen die weiterverwenden. Ja, theoretisch. Theoretisch. Ich glaube auch nicht, weil das immer mehr nutzen. Mich wundert Ja. das auch mit den Servern. Aber egal. Also das Auphonic kann ich da auch empfehlen. Die sind Mit meinen absolut top. Aufnahmequalitäten ist sehr gut. Also, nee, auch die sind, also insgesamt, da kann man einfach nichts verkehrt machen. Selbst wenn es nicht besser wäre oder es wird nur Hauch besser. Man kann es einfach nicht verkehrt machen. Also, Auphonic, deswegen, ich will da nicht von abraten, um Gottes Willen. Ich benutze es wirklich aus einfachen Gründen nicht. Wenn ich das hochlade, dann, die WAV-Datei brauche ich nicht drüber nachdenken, da lade ich viel zu lange hoch. Wenn ich das MP3-Teil hochlade, dann dauert das alles noch wieder länger und ich habe immer so ein bisschen für mich persönlich den Ansporn, ich möchte nach dem Podcast das Ding, ich brauche da sowieso so eine Stunde, bis ich runterkomme. Ich kann mich nach dem Podcast nicht ins Bett legen und schlafen, das funktioniert nicht. Und die Stunde nutze ich dann, um alles schnell fertig zu machen und das noch rauszuhauen. So, und da erspare ich mir dann auch Phonic. Das ist der einzige Grund. Also ansonsten, ich finde die top. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Das unterstreiche ich sofort mit. Ja, und dann Stichwort Hoster. Wo hostest du denn? Ja, Stichwort Host das aus. Nee, wir haben doch hier noch unser Podcast unterwegs vorher, habe ich hier gesehen, oder nicht? Oder springe ich jetzt hier? Sind wir schon bei den Hostern? Podcast unterwegs waren wir mit H4, Zoom Nee, und H2. live Podcast. Achso. Das habe ich hinten an, weil ich da habe ich noch gefragt, oder machen wir dazu eine eigene Sendung, weil ich gar nicht weiß, wie aufwendig das ist. Nee, das ist relativ schnell erläutert. Also, Okay, dann kommen wir zum wollte ich gerade Live-Podcast. sagen, weil das können wir mal zwischenschieben. Also, live ist wirklich, weil es ist kein Unterschied. Es ist einfach nur eine Extension, hätte ich fast gesagt. Wir machen es genau wie jetzt. Wir zeichnen ganz normal auf, bla bla bla. Und auf dem Notebook läuft jetzt einfach nur noch von dem Anwender seiner Wahl 1000 Mics, macht das über so eine kleine, über so ein Web-Ding, was man anwählen kann, also über einen Browser. Und auch MixLR bietet so eine kleine Software zur Verfügung. Das sind jetzt nur zwei MixLR, 1000 Mics sind so, die sind halt umsonst, da kann man es kostenlos machen mit einer annehmbaren Qualität. Die senden übrigens auch in 64 Kilobit. Und die schmeißt man an und das, was da live kommt, wird da an die weitergegeben und das war's. Also so einfach ist live tatsächlich. Echt? Da muss man nicht mehr machen. Nein, technisch jedenfalls nicht. Was man jetzt erachten muss, ist, man möchte einen Chat haben. Da gibt es bei 1000 Mics einen, der ist nicht so schlecht, aber da können dann die Apple-Geräte wieder nicht, weil es halt, wie heißt Wie heißt es? Na, es geht schon. Du musst zwei Fenster aufmachen mit dem ja, iPad. Aber es ist Wurstkram. Das ist dieser, ja, wie heißt das denn? Ja, hier, das ist ja kein HTML5, was die benutzen, sondern die Achse des Bösen für Apple. Hier, Flash. Flash. Das ist das Problem. Und bei MixLR geht's auch, aber der ist nicht so übersichtlich. Also wenn ich einen Chat... Ich finde den schick. Ja, aber du hast gibt's nur... Gibt's auch eine App zu. Du hast nur 3 bis 4 Zeilen im Bildschirm. Also wie wir es das letzte Mal tatsächlich, da hatten wir, weiß ich nicht, in diesen 2,5 Stunden ja 300 Kommentare, das lief den Bildschirm runter wirklich wie Lauftext. Das ging da drauf nicht. Also da würde ich persönlich dann IRC empfehlen, weil es einfach die unterste Ebene ist und trotzdem stabil läuft. Aber das sollen die Leute sich selber durchlesen. Also nur so am Rande, man muss sich halt über den Chat dann Gedanken machen, wenn man live podcastet. Und nicht jedes Format passt zu live. Also es macht keinen Sinn, Live-Podcasts zu machen, wenn ich über News berichte. Weil dann lenken die mich viel zu sehr ab im Chat. Denn wenn man den Chat nicht beachtet, dann braucht man nicht Live-Podcasten. Dann macht das alles keinen Sinn. Also ja, das finde ich. Also bei Tim Pütler von Holgi hier mit Not Safe for Work, ich habe den noch nie live gehört. Aber ich höre da auch nie großartig was. Also die, nur wenn denen irgendwas nicht einfällt, dann fragen sie mal nach. Ja, ich wollte gerade sagen, sie gehen aber schon drauf ein, ja. Aber wenig. Ja, aber das wenig. Ja, das ja. Aber auch sie haben Chat laufen. Also ja, das gehört schon dazu. Das lockt auch viele eben, dass man eben auch mal aktiv in die Sendung eingreifen kann, muss man auch klar sagen. Also wie gesagt, wollen wir auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wenn man live machen will, das ist relativ einfach. Da hängt man praktisch nur an das, was man sowieso macht, hinten was dran und dann geht das live raus. Bedenken, nicht zu sehr ablenken lassen. Was gesagt ist, ist gesagt. Mit Schneiden geht nichts mehr. Das ist schon eine höhere Anspannung von einer Live-Sendung, als wenn so wie wir beide das jetzt aufnehmen und zur Not nochmal alles rausschneiden können. Muss man einfach dazu sagen. Ja, das stimmt. Und wir haben es tatsächlich mal als Gag aus dem fahrenden Auto gemacht. Selbst das funktioniert. Das war unsere erste Live-Sendung damals. Aus dem fahrenden, wieso habe ich die nicht gehört? Von der schweigenden Mehrheit? Ja, das war am 30. Dezember vorletztes Jahr. Das war die erste Live-Sendung. Zu der Zeit wusste das ja noch gar keiner. Da haben wir einfach mal gesagt, wir testen das mal aus, haben uns das H2 genommen, Notebook angeschlossen, ins Auto gesetzt und sind nach Hamburg reingefahren zum Event, um da dann ein Interview zu machen. Das Ganze dann live. War echt spannend, im Auto mit diesem aufgeklappten Notebook, also wenn die Polizei es gesehen hätte, ja. Okay, aber muss ich mal nachhören, habe ich jetzt gar nicht so bewusst. Ja, funktioniert ja relativ stabil, also muss ich echt sagen. Wie gesagt, Notebook dran, Mobile Wi-Fi unterwegs mitgehabt und dann ging das alles. Und live auch? Ja, ja. Also ich meine mit Chat? Ja, es gab einen Chat, also sind wir aber nicht so sehr drauf eingegangen, aber ja, es gab auch einen Chat, ja. Das war noch über 1000 Mics komplett. Nee, funktionierte gut, aber ist schon anstrengend. Also dann, weil da hast du die Technik auf die Beine, der muss auch noch fahren, dann das war schon, ja, schwierig. Ja, solange du nicht dann der Fahrer warst. Nee, ich bin nur Beifahrer gewesen. Dann geht's ja noch. Ja, gut. Sollen wir jetzt zu Hostern kommen? Hoster, genau. Was sind die Mehrzahl von Hoster? Hostern? Hoster? Nee, Hoster ist doch schon die Mehrzahl. Der Hoster oder die Hoster? Das würde ich das Gleiche passen. Okay, zu vorgerückter Stunde. Wo hostest du denn? Ich wollte gerade sagen, ich mache es einfach, weil es bei mir einfacher ist. Ich bin bei Podhost, heißen die, www.podhost.de. Das ist so eine Seite, die, glaube ich, echt so vor sich hingammelt. Da kümmert sich keine Sau mehr drum. Ja, das stimmt. Wenn du die anschreibst, antworten die aber noch. Also die Firma lebt, die das betreibt. Die stecken da noch kein Geld rein, aber... Man muss ihn lassen, man hat ratzfatz was eingerichtet, das funktioniert und die RSS-Feeds werden einem erstellt und in iTunes wird das auch reingeliefert. Man muss sich zwar an iTunes trotzdem anmelden, aber auch der iTunes-RSS wird da erzeugt. Das ist so ein Rundum-Sorglos-Paket. Man muss sich um nichts kümmern und es funktioniert sofort. Das muss man schon sagen. Du hast auch deinen Blog da. Ja, ich habe ja keinen Blog im eigenen. Wir haben ja keinen ernsthaften Blog. Oder Website zum Podcast. Ja, genau. Das ist echt dafür, dass die Leute sich da die Podcasts downloaden können. Mehr passiert da ja nicht und die Shownotes stehen halt drin. Und viel mehr kann man da auch nicht machen. Also man kann die Kommentare irgendwie nicht komplett abonnieren, sondern immer nur einzeln zu einem Thema. Das ist alles schon sehr, sehr rudimentär. Das, ich, man kann auch sagen, das ist schon ziemlich scheiße. Aber wenn man jetzt so wie wir wirklich nur podcastet, aber ohne, wir haben keinen wirklichen Blog, wir haben einfach keinen Content außer dem Audio-Teil, dann passt das. Ja, aber podcaster.de hast du auch mal ausgetestet, ne? ja, eine Folge habe ich da mal ausgetestet. Das ist schon cooler. Da kannst du im Prinzip die komplette WordPress-Brandbreite benutzen. Mhm. Da hatte ich dann den Effekt, also ich habe das eigentlich ausprobiert, weil mir bei Podhost der Upload zu langsam war. Der hat nämlich nur 384 Kilobyte und dann machen die dicht. Deren Server ist einfach nicht schneller. Mhm. Und da habe ich gedacht, probier es bei Podcaster aus. Da hätte der Upload irgendwie 3 Tage gedauert. Das war Katastrophe. Vielleicht war es auch nur den Tag, aber es war wirklich unwahrscheinlich schlecht. Die Seite war ganz toll, da konntest du mit WordPress alles machen. Das fand ich wesentlich besser. Mhm. Die RSS, die er mir da erstellt hat, kann aber auch an mir gelegen haben, waren aber völliger Quark. Die führten dann völlig ins Nirvana. Und nachdem ich das an 2 Tagen immer nicht begriffen habe, was sie von mir wollen, habe ich es weggeschmissen. Also ich will mich einfach nicht mit so einem Scheiß rumärgern. Ich warte auf den Anbieter, der mir sagt, hier, komm zu mir, kostet von mir auch noch 5 Euro mehr, aber dafür kannst du WordPress benutzen und ich baue dir aber die RSS-Feeds, dann gehe ich da sofort hin. Mhm. Also ich will keine eigenen machen. Ich habe mir Podcaster auch angeguckt am Anfang. Der Vorteil, den man da hat, sollte man erwähnen, dass man in dem Blog, den man dann bei Podcaster gleich mitbekommt, auch gleich Social-Media-Anbindungen hat, wer das möchte. Stimmt. Nicht nur Kommentare, sondern halt auch, weiß nicht, auf Facebook teilen, auf Twitter teilen oder ähnliches. Bei mir wird es relativ rege genutzt in meinem gesamten Blog. Ich habe es ja etwas anders gelöst. Aber das war mir irgendwie zu viel Schnickschnack. Ich habe mir da einen Account angelegt. Man kann auch so einen Probe-Account haben für einen Monat. Ja, und da muss man schon ein bisschen nachdenken. Es ist jetzt nicht schwierig, aber es ist auch nicht eingängig, fand ich persönlich jetzt. Ist aber mit Sicherheit auch eine Geschmacksfrage. Ja, intuitiv ist anders, ja. Ja, und ich wusste ja auch nicht, ich will das ja nur mal ausprobieren. Vielleicht mache ich nach 3 Sendungen alles wieder dicht. Und das war für mich nicht so ganz geschmeidig, nenne ich es mal. Und dann habe ich Podhost mir angeguckt, dort auch erstmal einen kostenfreien Account angelegt, habe mir das angeguckt. Und ja, die ist nicht besonders hübsch, aber da habe ich nur 6 Seiten oder 6 Menüpunkte zum Klicken. Ja. Da kann ich mich nicht verirren. Genau. Und das ist total easy. Man muss mal dazu sagen, man kann, es gibt einen FTP-Zugang, das ist auch beschrieben, wenn man ein bisschen sucht. Und ja, man stimmt. Kann dann ein bisschen mehr noch machen. Nicht wirklich viel, aber so an seiner Optik noch ein bisschen rumschrauben. Dann muss man sich aber ein bisschen mit CSS beschäftigen. Es gibt aber immerhin die Möglichkeit. Ja, ich habe jetzt erstmal nur davon gesprochen, wenn du deine MP3-Datei bzw. deinen Podcast hochladen willst. Ja. Du hast bei beiden möglich, bei Podhost als auch bei Podcaster natürlich die Möglichkeit, auch dein dazugehöriges Blog zum Podcast zu erstellen. Da hat Podcaster ein bisschen mehr Features drin und bei Podhost muss man ein bisschen basteln. Mhm. Aber man bekommt es dann auch hin. Stimmt. Ich persönlich lade da nur die Dateien hoch. Hab jetzt, weil ich das einmal dann ganz toll mit AAC ausprobieren wollte und das komplett zerschossen hatte, bin ich von meinem 100 MB pro Monat, also 3 € Account, dann auf 200 MB hochgegangen für 5 Euro. Ja, den haben wir auch. Ja gut, aber du machst erstmal wesentlich mehr und ich habe da immer schön 128 Audiobitrate hochgeknallt. Sollte ich mir dann jetzt vielleicht auch nochmal überlegen. Ich meine, ich bin nicht pingelig, läppert sich aber auch. Ja, klar. Das mit den, also aktuell habe ich das 200 MB Paket und ich lade das da quasi nur ab. Dann hole ich mir den Link, wie der genau heißt, wo die entsprechende Audiodatei liegt. Und dann gehe ich in meinen WordPress-Blog und da gibt es PowerPress als Plugin, das ist auch kostenfrei, muss man einmal einen Account einrichten. Und bei jedem Artikel, den ich verfasse in meinem WordPress-Blog, den ich allerdings auch selber hoste, da kann ich dann mit PowerPress den Link zur Audiodatei einfügen. Mhm. Kann dann auch noch mal ein Bildchen hochladen, tralala. Ansonsten schreibe ich ganz normal meinen Blogartikel mit 1-2 Sätzen vorher, dann die Shownotes und fertig. Klar. Was ich allerdings anders mache, glaube ich, ich habe bei Podhost nur so ein paar Rahmenbedingungen nach dem Motto, das ist der Blog, das ist der Inhalt, tralala. Aber ansonsten habe ich mir bei Feedburner ein RSS erstellt. Ja. Hast du das bei Podhost oder bei Feedburner? Nee, bei Podhost. Da ist eine Statistik, die ich mir angucken kann. Die weiß ich nicht, wie genau die ist, das interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Wie gesagt, bei mir ist Keep it simple. Ich will Audio aufnehmen, ich habe Spaß an diesem Produzieren und der Rest muss möglichst mich keine Arbeit kosten. Ich kriege auch immer wieder gute Tipps und gute Hinweise. Und, manche sind dann schon beleidigt, wenn ich das nicht alles aufnehme. Das brauchen sie eigentlich gar nicht sein. Ich habe da einfach keine Lust zu. Also dieses ganze Beschäftigen mit irgendwelchen Webseiten und so, nee, sorry. Okay, das ist das wieder, was mir natürlich auch Spaß macht, sonst hätte ich den Blog nicht. Ich finde jetzt, das mit Feedburner ist aber total easy. Du musst ein Google-Konto haben, gibst die Adresse ein von feedburner.google.com und lest es einmal an. Ja, dann, da kommen die gleichen Inhalte rein, die du bei Podhost einstellst. Was da ein bisschen komfortabler ist, du kannst für iTunes mehr Informationen mitgeben. Ja, da hast du jetzt hast du schon genau die. Ich stelle bei Podhost nichts ein. Genau, das ist der Punkt. Doch, du musst es einmal natürlich dein RSS erzeugen. Nö. Habe ich noch nie. Nee. Ich schreibe da Text rein und am Ende soll ich Portale informieren und dann hat er auch den RSS erzeugt. Ich mache da gar nichts. Ja, aber du musst es doch. Jörg, du musst das ganz am Anfang, wahrscheinlich beim Einrichten, ich rede ja auch nicht von Feedburner, dass du es regelmäßig machen musst, das musstest du, muss man da auch nur einmal machen. Irgendwo musstest du ja dein RSS einstellen. Das kannst du bei Podhost mit verschiedenen Klicks machen, der bietet dir verschiedene Sachen an, aber du hast ja auch Grundinformationen, was die schweigende Mehrheit ist. Also ja, gut, die Überschriften und so, ja, okay, klar. Genau, daraus produziert er quasi bei Podhost ein RSS. Das Gleiche kann man halt bei Feedburner auch machen. Ich finde das jetzt persönlich ein bisschen ansprechender, bei Feedburner das einmal anzulegen, weil man andere Statistiken dann noch bekommt. Und zwar für mich jetzt ganz, also ich fand es interessant, wie viele laden das wirklich runter? Lohnt sich der Aufwand, gerade wenn man jetzt neu startet? Was kommt vielleicht gut an, weniger gut? Und ich finde es sehr interessant und ich bekomme aber auch Mails dazu, dass viele über Google oder sonst wohin zu meiner Webseite kommen, weil die Links da stehen und andere das auch zum Recherchieren nutzen. Ja, okay. Aber da haben wir dann, da liegt es dann tatsächlich dran, dass wir eine sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweise haben. Macht ja nichts. Nein, also nee, ich kann schon nachvollziehen, warum du das dann machst, nur das ist bei uns einfach so oder bei mir, Marco macht das ja eh nur am Rande mit, also es ist ja hauptsächlich meins. Bei mir ist es tatsächlich so, es interessiert mich einfach nicht. Es interessiert mich auch tatsächlich, mich interessiert, wie viele das hören, um zu sehen, ob es überhaupt Sinn macht, das weiterzumachen. Aber wenn das jetzt auf einmal 100 weniger werden, weil ich im letzten Mal irgendwas gemacht habe, das ist mir scheißegal. Also, naja, ja, gut. Ich kenne also das mal. Ich denke ja noch nicht in, ich denke ja noch nicht in 100er Schritten. So wie du jetzt. Also, ich meine, ich bin ja, ich weiß das jetzt gar nicht genau, etwas um die 400 hatten wir. Aber für mich, die Statistik bei Podhost, warum auch immer, funktioniert bei mir auch nicht. Die steht nach wie vor auf einen Download. Das kann aber nicht sein. Nein, ich meine, wir haben ja auch nicht viel mehr. Also, wenn ihr 400 habt, dann seid ihr da nicht so weit. Also wir sind da nicht in den 1000, um Gottes Willen. Aber es ist mir von Anfang an, ich weiß, das ist jetzt wieder politisch völlig inkorrekt, aber man muss immer was ganz anderes sagen, aber mir ist es einfach nicht so, ich mache den Podcast nicht für andere. Ich mache den Podcast, weil ich da Lust zu habe, sowas zu machen und dann gucke ich mir an, ob irgendwelche Lust haben, sich das anzuhören und wenn das so ist, dann machen wir weiter. Und wenn das nicht so ist, dann ist mir das nicht wirklich wichtig. Also es ist mir echt egal, also nicht negativ gemeint, nicht, dass ich irgendwie die Leute nicht mögen würde oder so, das ist alles völliger Quatsch. Aber wenn mir einer sagt, also was ihr da redet, das finde ich ja völlig lahm, könntet ihr nicht, nö. Ja, dann muss er nicht zuhören, genau. Also das sehe ich auch so. Also ich mache das schon, weil es mir Spaß macht, mit Ralf vor allen Dingen zu podcasten, wie weit wir das weitermachen. Momentan haben wir Spaß, machen wir. Gut, für mich hat es noch einen anderen Hintergrund, dass ich halt jobtechnisch jetzt so auch monatlich nochmal einen Podcast aufsetzen muss mit Unternehmen und deshalb interessiert mich das vielleicht auch noch von einer anderen Brille. Ja klar, ist Erfahrung sammeln, logisch. Logisch. Von der Statistik finde ich es da hänge ich jetzt nicht hinterher und sage, oh, wie viel war da oder da, sondern eine Tendenz will man unbedingt. Also möchte ich schon haben. In welche Richtung es geht, hört das überhaupt jemand gerade am Anfang? Oder macht man es nicht? Ja, wie gesagt, kann ich völlig nachvollziehen. Klar, klar, keine Frage. Hast du denn schon mal bei SoundCloud was gehostet? Nee, ich hatte erst gelesen, dass du das da eingetragen hast. Was ist denn das überhaupt? Ist das auch so ein. Habe ich gar nicht. Ja, das ist auch, also da ist vor allen Dingen auch viel Musik, aber da sind auch viele Podcasts, werden da gehostet, kann man dort anhören und auch recherchieren. Ich habe, das ist allerdings rein englische Seite, ich habe da jetzt auf die Schnelle auch nichts gefunden bezüglich Kosten oder ähnliches. Ja, und ich habe auch keine Erfahrung damit, aber ich weiß, dass einige damit arbeiten, deswegen habe ich es aufgenommen. 4 Euro pro Monat steht hier, glaube ich. Schön, dass du das so schnell gegoogelt hast und ich das nicht gefunden habe. Vielleicht bitte soundcloud.de war das? Soundcloud.com. Ach so, ich war hier bei .de. Ja gut, wenn es da auch eine deutsche Seite gibt. Ja, aber die sieht ganz komisch aus. Ich weiß nicht, was die ernsthaft machen. Also ich weiß nicht, ob das was mit Dings so. Ach ja, hier, jetzt habe ich die. Nee, habe ich tatsächlich geguckt, weil Podhost habe ich vor 2005 oder 2006 das erste Mal benutzt. Nee, soundcloud.com ist das. Ja, ich sehe schon. Ich habe nachgeguckt, soundcloud.de ist was anderes. Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe 2006 oder so das erste Mal so einen Podcast gemacht und da war Podhost so mehr oder weniger fast das Einzige, was es gab. Und an dem bin ich dann auch so hängen geblieben, weil es keinen anderen gab, der das ähnlich einfach hat. Das ist für mich ja eben das Herausragende. Ja, dann war ich total aufgeregt, als ich dann mit PowerPress endlich die Audiodatei da einfügen konnte und dann auch der Blogbeitrag mit dem Audiobeitrag online gegangen ist. Und als Mac-Liebhaberin oder Apple-Liebhaberin habe ich natürlich versucht, das dann auch bei iTunes einzureichen und habe mich gewundert, ja, wie ist das, wird das angenommen oder nicht? Das geht super einfach, man muss wirklich nur den RSS bei einem Link, den können wir mit in die Shownotes aufnehmen, einreichen. Allerdings braucht man Zeit. Also es hat, glaube ich, 6 oder 7 Tage gedauert, bis der dann plötzlich da war. Aha. Ich wusste es nicht, Marco hat das bei uns gemacht. Ja, und ich habe gedacht, ich mache was falsch. Habe da schon alles, weiß ich nicht, technisch wieder überarbeitet bis hinten gegen. Aber Fakt ist, nur als Erfahrung, wenn das jemand hört und Podcasts machen will, man braucht bei iTunes einfach Zeit. Den RSS kann man vorher validieren, kann gucken, dass der in Ordnung ist. Gibt es auch so eine Webseite, der nochmal anzeigt, da fehlt vielleicht die und die Info noch für iTunes. Und dann ist gut. Aber man braucht wirklich Zeit, bis er dann angenommen wird. Das war hier auch bei der Zwischenmahlzeit mit dem Screencast. Das lief parallel, als wir angefangen haben zu podcasten und ich dann hilfesuchend auf Twitter gesagt habe, das funktioniert hier alles nicht. Und er sagte, nee, fummel da mal nicht weiter in der Technik rum, die brauchen einfach Zeit. Naja, wahrscheinlich ist einfach auch im Moment, wie gesagt, im Winter ist echt, da sprießen die wie aus dem Boden. Da haben die natürlich auch ein paar Tage, die sie mal gucken müssen. Ja, und man muss das allerdings nur einmal machen und sobald man dann einfach neue Folgen auf diesen RSS bucht, das passiert ja automatisch, ja, dann ja. Erscheinen die auch bei iTunes, allerdings auch da meistens immer noch mit ein paar Stunden Zeitverzögerung. Ja, also aber bei Instacast oder so kriegt man die dann schneller. Da reden wir auch von wenig, also wenig Verschiebung, das geht eigentlich. Bei mir sind es immer schon so 2-3 Stunden. Ja, das ist, finde ich ja nicht viel. Also, ja, gut. Und hast du deinen Podcast denn angemeldet bei einigen Verzeichnissen? Oder hast du gesagt, egal? Ich habe es bei Podhost, kann man irgendwo einen Haken setzen und dann meldet sie einen irgendwo an, keine Ahnung wo. Und das war auch tatsächlich alles, was wir gemacht haben. Ja, es gibt auch nicht so viel. Also was ich ein bisschen schade finde, jetzt mal als Podcast-Hörende, sprich Seitenwechsel, ja. Es gibt auch nicht viele Verzeichnisse, wo ich Podcasts gut suchen kann. Ja, stimmt. Nach meinen Themengebieten. Ja, das stimmt, absolut. Und wenn du auf Google was eingibst, kriegst du so eine Flut von irgendwas, was oftmals gar nichts mit Podcasts zu tun hat. Das ist gruselig, ja. Und auch die Kategorien, die sind natürlich sehr iTunes-lastig. Also auch wenn du bei Podhost das anmeldest, musst du die Kategorien vorgeben, die irgendwann mal iTunes ins Leben gerufen hat. Stimmt, das ist, ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist total nervig und ja, weiß ich nicht. Also ich glaube aber auch, das wird sich in naher Zukunft ändern, weil immer mehr Podcast-Hörer da sind. Momentan gibt es eigentlich nur 3 Verzeichnisse, also podcast.de, Podster. Das ist von Podhost-Seite, wo das automatisch mitnimmt. Und dann gibt es noch dobcast.de. Die kann ich noch nicht, ja. Die hatte ich jetzt vor dir erst gesehen, ja. Ja. Und ein paar österreichische, die aber auch hochfrequentiert werden. Also da kann man dann auch noch mal gucken, wo man sich einmal anmeldet. Was bei mir ein bisschen seltsam ist, aber da habe ich mich jetzt auch nicht drum gekümmert, interessiert mich jetzt auch nicht so ganz. Bei podcast.de hat der meine ersten zwei Folgen genommen, den Rest nicht mehr. Der RSS ist zwar gleich geblieben, ja, ist dann halt so, ne? Mhm. Kann ich auch gut mitleben, aber warum das... Keine Ahnung, aber das gehört natürlich, wenn man einen Podcast hat, muss man den auch irgendwo vermarkten, wenn man den Hörer haben möchte. Und da gibt es momentan drei Möglichkeiten. Nee, das wusste ich auch noch nicht. Also siehst du, wieder was gelernt. Ich gucke gerade mal nebenbei. Also ja, bei podster.de, da habe ich die irgendwie auch mal angemeldet. Da steht auch mein erster drin, vom 1.3.2007. Siehst du, das ist doch gar nicht so alt. Ja, aber Podster gehört meines Erachtens ja zu Podhost. Das ist ja, eins. Die sind irgendwie verknüpft, ja. Aber automatisch geht es, glaube ich, nicht. Also so ganz habe ich das nicht. Wie gesagt, das ist aber auch nicht meine Stärke. Muss da einen Haken setzen. Ja, genau, das habe ich auch irgendwann gemacht. Und dann, ja, ich habe mich da noch nie so drum gekümmert. Dadurch, dass wir diesen Spaten-Podcast beim Geocachen machen, hat man sowieso eine gewisse Bekanntheit gehabt. Also das Problem des Verbreitens ergab sich nicht so. Ja, das glaube ich. Bei anderen fand ich das schon schlimmer. Also ich habe mal eine Zeit lang ich wollte mal so gerne hier aus unserem Wohnort einen lokalen Podcast machen. Also das funktionierte gar nicht. Also weder das Verbreiten, also der Ort ist noch nicht so weit. Dabei ist er doch so schön vor den Toren Hamburgs gelegen. Ja, ich hätte das auch also wirklich gerne weitergemacht. Wir haben drei Folgen produziert. Ich fand die auch wirklich gut. Also wie gesagt, der Pastor war dabei, noch zwei. Aber es war so 40, 50 Hörer, dann wie willst du das verbreiten? Die Zeitung interessiert das noch nicht, das ist noch zu früh. Naja, funktioniert ja noch nicht so gut. Vielleicht irgendwann nochmal mal sehen. Also. Naja, ich habe auch 1000 Ideen. Ich bin mal gespannt. Also hauptsächlich werde ich das mit Ralf weitermachen, aber natürlich, weiß ich nicht, wie man mit Uwe jetzt über Blogs oder über Bücher, habe ich heute schon einen aufgenommen, kommen noch ein paar andere. Was aber Bücher, sag Bescheid, dann mach ich gleich mit. Ja, können wir auch nochmal machen. Also das ist ja, heute habe ich zum Beispiel, der kommt allerdings später, den muss ich auch wegen Skype nochmal etwas schneiden. Da habe ich mit jemandem gepodcastet, die eine ganz tolle Buchseite hat, aber ich sag mal eher Frauenliteratur. Sind auch einige Thriller dabei, ohne Frage. Mhm. Werde ich mir auch nachholen. Aber es ist immer was anderes, mit wem man über Bücher spricht, mit Ralf. Ja, klar. Greifen wir da ganz andere Bücher auf. Also das ist immer spannend. Nur worauf ich hinaus wollte ist, da hatten wir beide, glaube ich, auch schon mal zu geschrieben. Ich finde es auch spannend, wenn man im Zug sitzt, wie viele Geschichten ich da manchmal höre von irgendwelchen Menschen. Da würde ich am liebsten schon gleich sagen, lass uns das aufzeichnen. Das wäre eine coole Variante, ja, mit Sicherheit. Also wenn das jemand mitmachen würde, da bin ich immer so, ich glaube, da hat man es als Frau ein bisschen einfacher zu fragen, hör mal, hast du nicht Lust, können wir das aufzeichnen bei wildfremden Menschen? Oder wir hatten das früher während der Uni, haben wir so einen Unifunk gemacht, wo wir dann wirklich in die Kneipen gegangen sind und Ruhrgebietsgeschichten, so cool. Ein bisschen Tichmeier live. Cool, ja. Dann aufgenommen. Da gab es noch nicht diese Verbreitung und alles Mögliche, aber das hat unheimlich Spaß gemacht und das war tierisch lustig, weil das ja auch das, man muss ja Spaß daran haben, sonst bringt es ja, ja nichts. Ja, ja, das merkt man auch. Gerade bei Podcasts einfach, du hörst, ob die Leute dahinter stehen, was sie da machen. Ja, und also da gibt es so verschiedene, das ist das Schöne mit, jetzt bei mir, mit Umsinn vom Leben, ja, muss halt einfach Spaß machen, fertig. Hm. Es gibt keine Marschroute oder ähnliches. Ach, das bringt es auch nicht. Ich gucke gerade mal durch jetzt, haben wir eigentlich jetzt alles. Wir sind aber, das war klar, wenn wir beide das machen, dass wir ein bisschen da werden wieder welche bei sein, die uns dann vorwerfen, dass wir jetzt viel zu langatmig und viel zu wenig die Technik. Deswegen guck's nochmal durch. Das haben wir jetzt alles durch auch, bevor wir da zu sehr abweichen. Nee, ich glaube, ich habe alles. Ja, wir haben alle, was wir uns vorgenommen haben. Wir können ja nochmal so ein grobes Fazit, also nochmal einmal so grob jetzt nochmal zusammenfassen. Sprich, sag mal, ab 100 Euro fängt es, also hardwaremäßig, ab 100 Euro fängt es an, wenn man es mal ausprobieren will. 300, 400 Euro, wenn man es mit dem PC koppelt. Ab 500 Euro, wenn man weg will vom PC. Ist das, passt, glaube ich, ne? Ja. Wobei bei den 500 Euro weg vom PC muss man dazu sagen, da kommen noch Mikro und so ähnliches dazu. rechne mal mit 700, 800 Euro, wenn man das ohne PC machen will. Das ist einfach so, wenn da was bei rauskommen soll. Ja, laufende Kosten für Hosting sollte man... Warte, wenn man das jetzt mit dem PC koppelt, also was hast du so als Erfahrungswert jetzt mal so über den Daumen? Das heißt, du hast schon Mac, hast du dir das Headset geholt für 50, 60 Euro? Ja, genau. Das war schon, ne? Das war's. Also ich mache die super Schmalspur-Variante. Ja, okay, aber ist ja wurscht. Es fängt im Prinzip aber schon statt mit 100 Euro für ein H2, fängt man da schon mit 50, 60 Euro an. Wenn man erstmal anfangen will, so. Ganz genau. Und ich denke mal, wenn man jetzt ein Pult holen würde, das an Mac passt und so. Man kann im Prinzip fast sagen, wenn man das mit PC oder Mac oder was auch immer jetzt kombiniert, dann ist man so beim halben Preis. Ja, glaub schon. Ja, allerdings auch zu einer anderen Qualität. Das ist alles mal von ab, aber ja, klar. Ja, obwohl, ja. Ja, gut. Ja, klar, ein reines Audiogerät wird einfach ein Tick besser sein. Okay, aber kann man mal so sagen, dass man mal so einen Anhalt hat. Also ab 100 Euro fängt es an, wenn man hardwaremäßig ein bisschen weg vom PC will. Das ist dann die Einfachvariante mit PC bei einem Fuffi. Wenn man ein bisschen was schon haben will, dann dürfte man so 400, 500 Euro mit PC, 600, 700 ohne sein. Einfach mal so, das kommt, glaube ich, grob hin. Dann produziert man schon was so ein bisschen Hand und Fuß hat. Ja. Genau. Mikros, das muss man sich echt durchlesen und für sich selbst entscheiden. Ob Headset, ob Mikro, ob dynamisch, da weigere ich mich auch zu sagen, dies oder jenes ist das Richtige. Das muss echt jeder für sich selbst entscheiden. Dann Skype ist immer noch erste Wahl, wenn man sich jetzt nicht zu viel da mit der Materie beschäftigen will. Wenn man ein bisschen Zeit und Geduld und basteln will, dann kann man sich mal so ein Fritz-Telefon überlegen oder richtiges Voice-over-IP oder ja, oder eben getrennte Spuren, so wie ihr das jetzt machen wollt. Das ist natürlich auch eine Idee, mit die eigentlich gehen müsste. Ja. Haben wir noch was? Kosten. Siehst du, da habe ich dich vorhin unterbrochen. Da war es aber schon. Hosting hatten wir 5 Euro, glaube ich, so die 200 MB-Paket. Das ist schon ganz ordentlich. Da, mit 64 Kilobit kann man da schon 4-5 Stunden unterbringen pro Monat. Das muss man vielleicht mal erklären, dass das Hosting bei Podhost und Ähnlichem ist so, dass man 200 MB im Monat zur Verfügung hat, die jetzt aber nicht wegfallen am Ende des Monats, sondern man wieder 200 neue MB dazu bekommt. Das heißt, die alte Datei liegt dann noch und dann kann man wieder 200 MB dazuladen. Ist das? Ja, allerdings die man nicht gebraucht, die verfallen. Genau. Aber man hat halt monatlich die Möglichkeit, 200 MB dazuzuladen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, wie viel da schon liegen. Das ist uninteressant. Mhm. Ja, live kostet dann entweder gar nichts bei MixLR. Ich würde mittlerweile MixLR bevorzugen. Ansonsten ist man da schon mit 10 und 20 Euro im Monat dabei bei 1000 Mics, wenn man mal so über 100 Hörer kommt. MixLR hat da keine Beschränkungen. Mhm. Und dann gibt es noch, was der Pritlaff benutzt, da kann man sich auch melden, aber da komme ich jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber wenn man danach live sucht, findet man schnell was, kein Problem. Bei uns ist halt noch so Nebenkosten, die man auch nicht vergessen sollte, mal Gastgeschenk, weil wir immer Gäste haben. Das ist dann auch nochmal ein 10er im Monat. Also da sind auch nochmal so 10, 20 Euro im Monat an laufenden Kosten, würde ich sagen. Ne? Ja. Einnahmen, hast du eigentlich Werbung auf deinem Blog? Nee, also ich wurde jetzt netterweise schon ein paar Mal gefragt mit Flutter. Da bin ich momentan zu blond zu. Also es ist unglaublich. Also ich habe mir ein Flutter-Konto eingerichtet, aber ich kriege das nicht wirklich in den WordPress-Blog eingebunden. Es mag aber auch daran liegen, dass ich anteaser meine Artikel und dann kannst du ja weiterlesen, also ja, für den schnellen Überblick. Ja. Weil typisch Frau, viel zu erzählen, lange Blogartikel und ich das keinem anmuten will oder zumuten will vielmehr, wenn er bei mir auf den Blog geht, dass er dann ellenlange Artikel findet und dann erst den nächsten. Ja, okay, klar. Und bei dem Widget, was ich im WordPress-Blog habe, ist es so, dass er dann jedes Mal den Flutter-Icon direkt bei dem Anteasern schon mit dazu packt. Und das will ich nicht. Ah, okay. Und deswegen funktioniert jetzt bei mir dann noch nicht. Okay, aber das sind dann jetzt schon ein bisschen Spezialitäten. Also grundsätzlich kann man über Flutter halt so ein bisschen, also bei Flutter muss man sich anmelden, da muss man 2 Euro im Monat mindestens einzahlen. Und die kann man dann verteilen an viele, viele Blogs, wo man gerade möchte. Oder man kann sich halt auch selber einen Flatter-Button auf die Seite schmeißen und wenn einer meint, ihm hat das gefallen, was man da gemacht hat, dann kann er da draufklicken und dann kriegt man Geld wieder rein. Das ist so Mikro-Payment im Internet. Läuft ganz gut. Da wird man nicht reich von. Vielleicht ein paar wenige, die können davon leben, aber die leisten auch entsprechend. Aber da kann man halt wenigstens ein paar Euro einnehmen. Ich glaube, sonst gibt es noch diese Amazon-Links. Ja, das habe ich jetzt nicht. Ich weiß aber, dass das einige nutzen und dass sich das wohl auch lohnt. Genau. Also lohnt im Sinne von, da kriege ich dann 3-4 Euro pro Monat oder was, ja, dass das meine Hosting-Kosten ersetzt. Wobei ihr euch immer klar sein müsst, wenn ihr euch da so einen Flatter-Button, einen Amazon-Link oder irgendwas reinpackt, dann seid ihr ziemlich dicht an gewerblich. Also dann müsst ihr euch informieren, wie setze ich das von der Steuer ab, dann müsst ihr ein Impressum im Blog haben. Also da nicht zu blauäugig sein. In dem Moment, wo da ein Flatter-Button hängt und kein Impressum da ist, gibt es auch zackig mal eine Abmahnung. Also mit Vorsicht genießen. Und man kriegt jetzt auch nicht so viel Geld rein, als dass einen das umhaut. Also ich finde es immer schön, dass da ein Klick kommt und fühle mich dann geehrt und weiß das auch echt zu schätzen. Aber das ist jetzt, ja, das ist auch ja, klein, das sind eher Centbeträge. Vielleicht sollte man aber nochmal sagen, erstens, Impressum muss immer sein. In Deutschland Pflicht. Wenn du, ja, Moment, ich muss wieder switchen, wenn du das rein privat nutzt. Ja, genau. Da muss ich passen. Ich habe die andere Brille aufgehabt. Ja. Da ist nichts mit Pflicht. Ohne diese Flatter-Button brauchte ich keine Pressung. Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Habe ich die andere Brille aufgehabt. Durch den Flatter-Button hast du sofort eine sogenannte Gewinnerzielungsabsicht. Dann musst du es auch in der Steuer eintragen. Das musst du ja nicht ernsthaft versteuern, erst ab 400 Euro Gewinn oder so. Aber du musst es halt eintragen und das ist dann schon wieder ein bisschen Arbeit. Also man muss sich einfach klar sein, in dem Moment, wo man auch irgendwelches Geld einnimmt, auf welche Art und Weise auch immer, ist das immer ja, dicht am gewerblichen Block. Also das muss man sich einfach nur klar machen und dann selbst entscheiden, ob man das will oder nicht. Also bei uns zum Beispiel ist es jetzt so, dass wir bei 7, 8 Euro liegen, glaube ich, letzten Monat. Ja, das trägt dann immer noch nicht die laufenden Kosten, aber es ist einfach, ja, wie so ein Schulterklopfer. Ja, da steht aber auch eine schöne Idee hinter. Also ich habe ja auch Flutter bis vor 2 Monaten gar nicht genutzt, habe das jetzt für mich eingerichtet, aber auch als natürlich primär als Nutzerin. Und ich finde es halt schön, dass ich dem einen oder anderen, es sind ja wirklich nur Centbeträge, flattern kann, also zeigen kann, das hat mich interessiert, das fand ich gut oder so. Genau, dafür finde ich es auch. Also wer das Windows interessiert, www.flutter.de, einfach mal angucken. Flatter.com, alles in Englisch, glaube ich, ne? Ah nee, doch, auch Deutsch. Jetzt höre ich mich ab und zu irgendwie auch selber bei dir, kann das sein? Naja, warum auch immer. Ich habe nichts gemacht. Nee, ich glaube, das ist so ab und zu kommt mal so eine kleine Rückkopplung, aber das war jetzt ganz selten, das ist nicht das Problem. Jetzt haben wir auch schon, also ich habe gedacht, wir schaffen das in einer Stunde, aber naja. Ich weiß doch, wenn man mit Frauen redet, das wird nie kurz. Ach, da, es gibt welche, die werden sich freuen, dass das ein bisschen auch mit Abschweifen ist. Es gibt welche, denen ist das so langatmig. Ja, egal, hatte Spaß. Muss jeder für sich selbst, jeder für sich selbst entscheiden. Vielleicht konnte der eine oder andere mal was draus ziehen. Und ich wollte irgendwann sowieso mal erklären, was wir hier benutzen, weil da einfach immer mehr Fragen nachkamen. Und ich glaube, wir haben jetzt auch alles erwähnt. Ja, ich sage lieben Dank. Ich habe eine Menge mitgenommen und ich denke, das werden wir so Zug um Zug auch mit Ralf das ein oder andere umsetzen und wirst ja dann auf jeden Fall hören. Deswegen vielen Dank für die vielen Infos. Ja, dafür nicht. Machen wir im Jahr, machen wir das dann nochmal. Dann kriege ich die Infos, wie man das im Blog und so macht. Also, das ist einfach mal die willst du doch gar nicht. Ja, ich höre es mir an, umsetzen, das ist was anderes. Nee, mal gucken, kann man ja vielleicht irgendwann nochmal machen, wenn man nochmal wieder ein Jahr Erfahrung gesammelt hat. Ich habe das auch gemerkt, das ist wirklich so, jedes Jahr stellt sich das eine oder andere dann doch wieder anders dar. Also da ändern sich schon noch ein paar Sachen. Aber Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, ist mal was anderes. Wo wir das hosten, überlegen wir uns gleich, das brauchen wir jetzt ja hier nicht drüber machen. Ja, willst du dann den Trailer einspielen? Ja, genau, dann würde ich jetzt nochmal die Abspannmusik, aber du bleibst dran dann, ne? Ja, ich bleib dran. Okay, ich spiel mal eben, sag dir, wenn ich durch bin. Allen anderen dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, ne? Tschüss.